Deutschlandfunk Kultur. Lange Nacht. Täglich am Morgen, zum Mittag, am Abend, da höre ich süße Zaubermelodien. Morgens erwach ich, da turn ich und lach ich und ich vergesse fast mich anzuziehen. Ja, wenn ich auf den kleinen Knopf gedrückt, da fühle ich mich plötzlich weltentrückt. Ich sitz den ganzen Tag an meinem Radio und ich höre Dudel, Dudel, Dudel, Du. Es klingt den ganzen Tag aus meinem Radio, dieses süße Dudel, Dudel, Dudel, Du. Es singt von Liebe und von heißen Küssen, mein lieber Schatz, hör auch ein bisschen zu. Ich sitz den ganzen Tag an meinem Radio und leg ich mich abends endlich dann zur Ruhe. Träum ich von dem Dudel, Dudel, Dudel, Du. In der Musik 5 habe ich, in der Musik 5 habe ich noch keine Beschreibung, aber das machen wir dann gleich. So, warte, wo ist Musik 5? Hier ist Musik 5. Bass Window. Senderhaus 1, Funkerberg 20, in 15711 Königs Wusterhausen. Rund 20 Kilometer südöstlich der Berliner Stadtgrenze. Dann haben wir die Happy Birthday-Sache. Von hier aus geht, immer am dritten Sonntag eines Monats, ein ganz besonderes Radioprogramm auf Sendung. Welle 370, Radiotag auf dem Funkerberg. Betrieben wird der Radiosender Welle 370 vom Förderverein des Sender- und Funktechnikmuseums Königs Wusterhausen. Der Moderator des monatlichen Mittelwellenprogramms heißt Rainer Sukow. Sukow gehörte im Oktober 1993 auch zu den Gründungsmitgliedern des Fördervereins. Da waren also Sendetechniker drin, da war auch ein Weinhändler dabei und ein Wirtschaftsdezernent, die gesagt haben, wir wollen eigentlich von dieser Sendestelle so viel wie möglich erhalten, um eben an dieser historischen Stelle Sendetechnik zu bewahren und etwas davon für die Nachwelt zu erhalten. Was heutzutage kaum noch jemand weiß, auf dem Funkerberg Königs Wusterhausen befindet sich die Wiege des Rundfunks in Deutschland. Erste Entwicklungen in diese Richtung gab es schon im Jahre 1911. Da hatte das deutsche Heer schon erkannt, dass man mit Hilfe von Telegrafie, also ich sag mal Morse-ähnlicher Übertragung, sehr schön Nachrichten in Echtzeit übermitteln kann. Das war also für das Militär eine sehr, sehr lukrative Angelegenheit. Und so haben sie sich auf die Suche begeben nach einem Standort, wo man sowas vielleicht bauen könnte. Und jetzt ist das Land Brandenburg relativ flach und die Erhebung in Königs Wusterhausen, immerhin gute 70 Meter hoch, einer der höheren Berge hier, war also als geografische Voraussetzung sehr interessant. Das zweite war, dass wir hier das Schloss Königs Wusterhausen hatten und dadurch der Ort selber insgesamt auch bekannt war und wir hatten eine Bahnanbindung. Damals schon die Cottbuser Bahn, sodass man auch Material gut hierher bringen konnte. Also werden mithilfe von Pferdefuhrwerken mobile Sender auf den Funkerberg transportiert. Anschließend lässt man große Ballons mit Antennen aufsteigen und startet so erste Sendeversuche. Einige Zeit später steht dann fest, dass sich vor Ort die Hauptfunkstelle des deutschen Heeres niederlassen wird. Mitte Juni 1915 geht in Königs Wusterhausen schließlich die erste Funkstation in Betrieb. Mit Ende des Ersten Weltkrieges wurde Deutschland ja entmilitarisiert und man musste also irgendwas mit dieser Funkstelle hier anfangen. Und da kommt Hans Bredow ins Spiel. Hans Bredow, Telefunkeningenieur, hat schon sozusagen auch während des Ersten Weltkrieges an der Front so mit Röhren, Sendern und Empfängern experimentiert, hat da auch eigentlich Rundfunkversuche gemacht. Er hat nämlich für die Soldaten Musik spielen lassen und aus Büchern vorgelesen. Und Hans Bredow kam also nach dem Ersten Weltkrieg ins Reichspostministerium und war verantwortlich für alles, was Funk angeht. Und hat dafür gesorgt, dass die Sendestelle hier als Einrichtung der Reichspost einer zivilen Nutzung zugeführt wurde. Genau ein Jahr nach Ende des Ersten Weltkriegs, im November 1919, präsentiert Hans Bredow in einem öffentlichen Vortrag erstmals seine Überlegungen zu einem Rundfunk für jedermann. Doch weil die aufgestellten Lautsprecher nicht richtig funktionieren, gerät die Veranstaltung in der Berliner Urania zum Debakel. Bredow stößt größtenteils auf Gelächter und Unverständnis. Dabei geht es dem Ingenieur an diesem Abend weniger um technische Perfektion als vielmehr um ganz grundsätzliche Dinge. Auch der Wissenschaftsjournalist Hans Dominik, er wird ein paar Jahre später eine erfolgreiche Karriere als Science-Fiction-Autor starten, zeigt sich tags darauf in einem Artikel für den Berliner Lokalanzeiger skeptisch. Wenn auch der Vortragende auf dem Boden der Sachlichkeit blieb, entwickelte er doch zuweilen Gedanken von geradezu Jules Verne'scher Kühnheit. So, wenn er beispielsweise den zukünftigen Redner schilderte, der seine Rede in einen drahtlosen Apparat spricht und sie für Millionen von Menschen hörbar macht. Was da über die Zukunftsmöglichkeiten des Funks gesagt wurde, klang zu fantastisch. Trotz zum Teil vernichtender Kritiken lässt sich Hans Bredow nicht unterkriegen. Im Gegenteil. Bredow macht sich jetzt erst recht dafür stark, dass Reichspost und Funkindustrie die Entwicklung sogenannter Telefoniesender und Empfänger weiter vorantreiben. Erich Schwarzkopf, der leitende Techniker des Senderhauses auf dem Funkerberg, wird sich Jahrzehnte später erinnern: Wir mussten Texte lesen, Zeitungstexte, für einen Sprechdienst, der aufgezogen werden sollte für die Presse. Und dann nahmen wir denn irgendeine Zeitung vor und lasen da irgendetwas draus. Na, das war jedenfalls nicht sehr interessant und da kam ich auf den ganz natürlichen Gedanken, mal den lieben Zuhörern etwas anderes zu bieten, und zwar etwas zu bieten, was in der ganzen Welt verstanden wird, nämlich Musik. Und da war die erste Gelegenheit natürlich, ein Weihnachtskonzert auf die Beine zu stellen, und das haben wir etwa so gemacht. Ein Harmonium von meiner Schwester wurde aus dem Ort Königs Wusterhausen nach der Station rauf befördert mit einem Pferdchen. Das Pferdchen hieß Lotte. Ich spielte Geige und irgendjemand sang dazu. Also es war ganz feierlich und wunderbar. So geht am Abend des 22. Dezember 1920 von Königs Wusterhausen aus das erste Instrumentalkonzert Deutschlands auf Sendung. Das Publikum besteht fast ausschließlich aus Mitarbeitern der Reichspost sowie aus Heeres- und Marineangehörigen. Ein Originaltondokument der Übertragung von damals ist leider nicht erhalten geblieben. Doch hat es sich Erich Schwarzkopf nicht nehmen lassen, seine Anmoderation von 1920 später noch einmal nachzusprechen. Hallo, hallo, hier Königs Wusterhausen auf Welle 2700. Meine Damen und Herren, zum Zeichen, dass unsere Station jetzt großjährig geworden ist, wollen wir Ihnen ein kleines, bescheidenes Weihnachtskonzert senden. Besetzung? Am Flügel, nein, nicht am Flügel, sondern am Harmonium. Gustav Brause, mein Freund, ich selbst spiele Geige, die Besetzung der Station mit meinem Schwager Felix Blum an der Spitze singt die Weihnachtslieder dazu. Privatleuten ist das Rundfunkhören im Deutschen Reich 1920 strengstens verboten. Dafür melden sich im Anschluss an die Übertragung aus Königs Wusterhausen begeisterte Zuhörer aus anderen Ländern. So heißt es beispielsweise in einem Brief aus Holland: Ich stelle fest, dass die Lautstärke der von Ihnen gegebenen Telefonie und Musik sehr kräftig ist, absolut ohne Nebengeräusche, prächtig moduliert und die Stimme des Redners deutlich und schön artikuliert klingt. Während ich mich sehr freue auf die künftigen Ausführungen, die schöne Musik nicht zu vergessen, begrüße ich Sie und wünsche auch für 1921 einen glänzenden Erfolg. Die überwältigende Resonanz ermuntert Erich Schwarzkopf und seine Kollegen dazu, weitere Rundfunkkonzerte auszustrahlen, entweder mit Live-Musik oder mit Hilfe von Grammophonplatten. Dabei sind die Beteiligten stets darum bemüht, die Sendetechnik immer weiter zu verbessern. Es gibt eben auch die Überlieferung, dass die dann angefangen haben zu experimentieren, wie kann man zum Beispiel die Schallplatte besonders gut abtasten, und haben eben die Sprechkapsel des Telefons hinten an den Grammophonarm rangelötet, sodass die Schwingungen des Grammophonarms direkt auf die Membran gewirkt haben und damit eigentlich elektrische Schallplattenabtastung hatten. Und der Klang von Königs Wusterhausen soll besonders gut gewesen sein, sodass man den Unterschied zwischen live gespielter Musik und Musik von Grammophonplatte nicht erkannt hat. Zu Beginn der 1920er Jahre besteht der Rundfunk aus zwei Säulen, dem Presserundfunk und dem Wirtschaftsrundfunk. Der eine versorgt Zeitungsredaktionen mit Nachrichten aller Art, der andere vertreibt Wirtschaftsnachrichten vor allem an Banken. Was zunächst fehlt, ist ein Unterhaltungsrundfunk, der sich an breite Bevölkerungsschichten richtet. Ende Oktober 1923 ist es endlich soweit. Achtung, Achtung! Hier ist die Sendestelle Berlin, im Boxhaus. Auf Welle 400 Meter. Meine Damen und Herren, wir machen Ihnen davon Mitteilung, dass am heutigen Tage der Unterhaltungsrundfunkdienst mit Verbreitung von Musikvorführungen auf drahtlos telefonischem Wege beginnt. Die Benutzung ist genehmigungspflichtig. Als erste Nummer bringen wir Cello-Solo mit Klavierbegleitung. Andantino von Kreisler. Gespielt von Herrn Kapellmeister Otto Urach. Am Flügel Herr Fritz Goldschmidt. Wie bereits bei der Ansage zum ersten Rundfunkkonzert aus Königs Wusterhausen von 1920 handelt es sich auch bei der Aufnahme aus dem Berliner Voxhaus um eine nachträglich eingesprochene Fassung. Insofern vermittelt das Tondokument einen historisch zwar nicht ganz korrekten, aber doch zumindest ungefähren Eindruck davon, was da am Montag, dem 29. Oktober 1923 um 8 Uhr abends zu hören ist. Was an dieser Stelle ebenfalls erwähnt werden muss, zum Zeitpunkt der Originalübertragung gibt es im Deutschen Reich gerade einmal 250 offiziell angemeldete Rundfunkempfänger. Man kann davon ausgehen, dass es damals auch Schwarzhörer gab, weil zum Hören brauchte man nicht viel. Man brauchte quasi einen Kopfhörer, einen kleinen Detektorempfänger, den man sich auch selbst zusammenbauen konnte und ansonsten vor allem viel Draht für die Antenne. Und wenn irgendwo ein Sender unterwegs war, dann hat sich das auch rumgesprochen. Und dadurch, dass die Versuche ja vorher auch aus Königs Wusterhausen stattgefunden haben, kann man auch davon ausgehen, dass sie selber angesagt haben, wann die denn das nächste Mal was machen. So dass wir davon ausgehen, dass es doch den einen oder anderen Hörer gab, auch wenn er nicht offiziell war. Das Voxhaus am Potsdamer Platz in Berlin, von wo aus im Oktober 1923 die erste regelmäßige Radiosendung ausgestrahlt worden ist, dient als Sitz der Vox-Schallplatten- und Sprechmaschinen-AG. Kein Wunder also, dass das Radio und die Schallplatte schon früh eine intensive Beziehung miteinander eingehen. Sobald irgendwas Neues passierte, hat sich die Avantgarde und junge Leute haben sich natürlich gleich raufgestürzt. Stefan Wuthe, Swing-Disc-Jockey und Schellack-Plattenexperte aus Berlin. Sei es nun, dass es losging, dass man also mit dem Zeppelin um die Welt reisen konnte, dass es dann auf einmal Flugzeuge gab mit dem Aeroplan über den Ozean, war dann gleich ein Schlager. Und ab 1923 kam das Radio und das war natürlich sensationell. Das war elektrisch, das war technisch, das war mit Basteln, das war mit Kopfhörer, das war was völlig Abgefahrenes. Und es gab neue Begriffe und neue technische Möglichkeiten, die auch amüsant waren. So zum Beispiel eine Wurfantenne oder Hochantenne. Und der berühmteste Schlager, der gleich in den Mitzwanziger Jahren entstand und quasi den Grundstein der Radiomusik bildet, ist dieses lustige Liedchen, die schöne Adrienne, Ching de Ratatata, Radio hat eine Hochantenne. Das spiegelt eben auch die Bedürfnisse der Zeit wider und gleich eben die Umsetzung der modernen Technik in den Schlager. Die schöne Adrienne, Ching de Ratatata, Radio. Eine Hochantenne, Kindra-da-da-da-da-da-Radio. Bis Mitte der 1920er Jahre haben Sängerinnen und Sänger bei Schallplattenaufnahmen einen Grammophontrichter als Schallwandler verwendet. In diesen muss man förmlich hineinschreien, um die Membran des Apparats ins Schwingen zu versetzen. Ein auf der Membran angebrachter Stichel schneidet die Schwingung dann in eine Wachsplatte. Darum spricht man bis heute davon, etwas mitzuschneiden. Der Begriff Mitschneiden ist allerdings nicht das Einzige, was aus der Frühzeit der Rundfunk- und Schallplattentechnik erhalten geblieben ist. die Schallplattentechnik war damals nur so weit fortgeschritten, dass man nur mit 78 Umdrehungen pro Minute bis zu 3 Minuten pro Seite aufnehmen konnte. Und das ist ganz interessant, weil das ist bis heute noch so. Das ist etwas, was aus diesem damaligen technischen Mangel, dieser technischen Not, die da war, zur Tugend erklärt wurde. Das Radioarrangement eines Schlagers, sei es nur im Eurovision Song Contest, sei es auf der Single, sei es bei der Hitparade, immer 3 Minuten. Das ist die Hörgewohnheit, die haben wir durchs Radio so aufgenommen. Ausgestrahlt wird das erste reguläre Radioprogramm von einem Unternehmen mit der Bezeichnung Deutsche Stunde Gesellschaft für drahtlose Belehrung und Unterhaltung GmbH. Dieses wird wenig später abgelöst durch die Berliner Funkstunde AG. 4 Jahre zuvor ist Hans Bredow bei seinem öffentlichen Vortrag zum öffentlichen Rundfunk noch ausgelacht worden. Jetzt wollen bei dem neuen Medium plötzlich viele verschiedene Interessengruppen mitmischen. Es gab also die Industrie, die gesagt hat, wir bauen die Empfänger, wir bauen die Sender, wir sind der Rundfunk. Dann gab es die Künstler und die Journalisten, die gesagt haben, wir liefern den Inhalt, wir sind der Rundfunk. Und der Staat hat sich hingestellt und gesagt, ja, ich kontrolliere die Welle, ich bin der Rundfunk. Und gelöst hat man das eben mit der Funkstunde AG. Da hatte eben das Land Berlin und die Künstlervertreter und alle hatten ihre Anteile. Und der Staat hatte über die Reichspost sozusagen 51%. Und dann war das geklärt und dann hat die Funkstunde AG auch öffentlich senden können und auf dieser Grundlage wurden ja dann überall die anderen Sendegesellschaften gegründet. Nach der Berliner Funkstunde im Oktober 1923 gehen im darauffolgenden Jahr 8 weitere regionale Sendegesellschaften in Betrieb. Dazu zählen unter anderem die Deutsche Stunde in Bayern GmbH, die Westdeutsche Funkstunde AG oder die Mitteldeutsche Rundfunk AG. Parallel dazu wird als neues Zahlungsmittel in Deutschland zunächst die Renten, wenig später die Reichsmark eingeführt. Die wirtschaftliche Lage beginnt sich zu entspannen. Zum 1. April 1924 wird als neue Rundfunkgebühr ein monatlicher Betrag von 2 Reichsmark festgesetzt. Man muss sich immer wieder vor Augen halten, dass alles, was sie damals bei der Entwicklung des Rundfunks gemacht haben, neu war. Es war immer alles neu. Das fängt beim Programm an, also die erste Sendung vom Voxhaus hat, glaube ich, auch 1 Stunde ungefähr gedauert oder 1,5 Stunden. Dann war es das. Das heißt, anfänglich wurde so 1, 2, 3 Stunden am Tag gesendet. Dann irgendwann hat man angefangen zu gucken, okay, wann hören denn Menschen überhaupt zu? Und hat tatsächlich relativ schnell erkannt, okay, wir brauchen hier so eine Mittagssendung und vor allem abends Unterhaltung. Vormittags, mittags wurde vor allem Nachrichten und inhaltliche Sachen, zum Beispiel für die Schule gesendet, abends dann Unterhaltung. Der Weg des Rundfunks zum Massenmedium in Deutschland ist jetzt nicht mehr aufzuhalten. Erstens sind die einfachen Empfänger erschwinglich geworden. Zweitens war eben so eine relativ geringe Rundfunkgebühr natürlich auch sozusagen, also hatte Lukrativität im Sinne von, das kann man sich auch als normaler Mensch vielleicht leisten. Und eben auch Energie und Technik waren schneller verfügbar. Das heißt, innerhalb von wenigen Jahren gab es dann erst 1/2, dann 1 Million, dann 2 Millionen, dann 3 Millionen Hörer. Und dann hatte das Radio auch eine gewisse Reichweitenwichtigkeit und hatte also Bedeutung. War nicht mehr nur exklusiv einem gehobenen Publikum zur Verfügung, sondern war eigentlich für jedermann verfügbar. In seiner Weihnachtsansprache 1924 zeigt sich Hans Bredow von der Entwicklung des neuen Mediums sehr angetan. Unsere Generation lebt in einem Zeitalter von Erfindungen, die tief in die Gestaltung des menschlichen Lebens eingreifen. Der uralte Menschheitskampf gegen die Schranken von Raum und Zeit ist in ein neues Stadium getreten. Ist es doch mit Hilfe des Radio möglich geworden, Nachrichten in einem Bruchteil einer Sekunde über die ganze Erde zu verbreiten. Radio will in Deutschland keine Sensation sein, nicht den schlechten Instinkten schmeicheln, sondern das Gute und Edle im Menschen wecken und seine Sehnsucht zu innerer Vervollkommnung stillen. Als besonders wichtig wird es für die Volksbildung betrachtet. Alle diejenigen, die bisher aus sozialen Gründen oder weil sie weit ab von Kulturstätten lebten, den geistigen Dingen des Lebens ferner standen, wird durch Vorträge auf allen Gebieten von Kunst, Technik und Wissenschaft vorwärts geholfen. Jedes Land wird durch Radio zu einem großen Hörsaal, in dem jeder, arm und reich, jung und alt, das hören kann, was ihm Freude macht oder Vorteil bringt. Und dann die Kranken, die Krüppel und Blinden, die vom Leben so hart angefasst sind, ihnen erschließt sich wieder neues Leben. Sie stehen wieder mitten in der Welt der Geschehnisse, denen sie so lange entrückt waren. Licht und Wärme kommen wieder zu ihnen. Ein liebes Familienmitglied ist Radio Millionen von Menschen geworden, denn es verbreitet Freude und Anregung um sich. Es wird zum Mittelpunkt neuer Interessen. Am 15. Mai 1925 wird in Berlin als Dachorganisation der regionalen Rundfunkgesellschaften die Reichsrundfunkgesellschaft gegründet. Ab 1926 ist über den Langwellensender in Königs Wusterhausen zusätzlich das Programm der Deutschen Welle zu empfangen. Dieses besteht montags bis freitags aus halbstündigen Fachvorträgen am Nachmittag und frühen Abend. Ab 20 Uhr werden dann ausgewählte Programme der verschiedenen Regionalsender übernommen, meistens von der Berliner Funkstunde. Inhaltlich ähnelt das Radioprogramm aus der Anfangszeit des Rundfunks damit dem Angebot heutiger Volkshochschulen. Zur Auswahl der Mitarbeiter im Rundfunk schreibt der Medienwissenschaftler Horst O. Halefeld: Gefragt waren Spezialisten mit journalistischen und darstellerischen Fähigkeiten. Ingenieure, die über Rundfunktechnik referierten, Juristen für den Rechtsfunk, Steuerinspektoren für den Steuerfunk, Lehrer oder Dozenten, womöglich Muttersprachler für Englisch, Spanisch oder Italienisch Kurse, Vereinsvorsitzende für Esperanto oder Schach im Rundfunk. Interessant für die Entwicklung des Mediums wurden solche Spezialisten immer dann, wenn sie nicht lediglich ihr gewohntes Programm vor den Mikrofonen abspulten, sondern eine trockene Materie funkisch aufbereiteten. Wie der Hamburger Rechtsanwalt Dr. Otto Zorn mit seinen Mini-Hörspielen um August Pechvogel und Hannes Stemmeisen. Auf das Thema Hörspiel werden wir gleich noch etwas ausführlicher zu sprechen kommen, widmen wir uns aber zunächst erneut kurz dem Thema Musik. Live sind hier in der Frühzeit des Radios meist Einzelinterpreten zu hören, maximal Trios oder Kammerquartette. Es dauert allerdings gar nicht lange, da verfügen viele Programmgesellschaften bereits über eigene Orchester. Noch einmal der Swing-DJ Stefan Wuthe. Es gab, sehr berühmt, eben auch fest beim Rundfunk angestellt, Hans Bund mit seinem Orchester. Das ist ganz interessant, weil der Rundfunk auch so Möglichkeiten bot, die ein normales Orchester im Tanzlokal oder im Hotel nicht hat. Die Bühne im Hotel ist begrenzt, die Kapazität im Hotel ist begrenzt, die Hörerzahl, die Tänzerzahl, die Zahl der anwesenden Leute ist begrenzt. Wenn da 200 Leute in so einem Ballsaal passen, dann ist der halt schon voll. Oder 300, und kann man damit ein 40-Mann-Orchester bezahlen? Kann man nicht. Kann man Standardbesetzung bezahlen, 8 Leute oder Big Band 10 bis 12, aber dann ist auch schon wirklich Feierabend. Also die Standardbesetzung der Tanzorchester um 1930 lag irgendwas zwischen 6 und dann großes Orchester 10 Leuten, weil mehr waren auch nicht bezahlbar. Aber beim Rundfunk war auf einmal so ein jazz-symphonisches Orchester von 40 Mann beschäftigt. Das konnte ein Hans Bund machen. Der hatte eine riesen Streichersection dabei, weil der Rundfunk dank der Finanzierung durch die damals schon eingetriebenen Rundfunkgebühren eben auch über ein Budget und einen Etat verfügte, der so etwas erlaubte. Die Einnahmen der einzelnen Programmgesellschaften sind sehr unterschiedlich. So sind in Ostpreußen und Hinterpommern, dem Einzugsbereich der Ostmarken Rundfunk AG, ORAG, 1926 gerade einmal 21.000 Rundfunkempfänger registriert. Bei einer monatlichen Gebühr von 2 Reichsmark ergibt sich daraus für die ORAG ein Jahresetat von noch nicht einmal einer 500.000 Reichsmark. Die Berliner Funkstunde dagegen kassiert zum selben Zeitpunkt die Gebühren von mehr als 500.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, schwimmt somit also geradezu im Geld. Dieses wiederum wird unter anderem für technisch aufwendige Konzertübertragungen ausgegeben. Es wurde international auch hin und her geschaltet, dass gesagt wurde, wir übertragen eine halbe Stunde aus Berlin, aus 3 Tanzpalästen. Je 10 Minuten, die Wilhelmshall mit Adalbert Luther, das Eden-Hotel mit Oskar Joost und den Europapavillon mit Sam Beschini. An einem Abend 3 grandiose Berliner Tanzorchester, um nach einer halben Stunde in der Konferenzschaltung nach London zu schalten. Und siehe da, wir hatten Harry Roy aus dem New Mayfair Hotel, um dann nach Paris zu gehen. Und da kam dann aus La Coupole Albert Loiret oder sonst wer. Also das ist schon völlig irre, dass so eine Internationalität auf einmal durchs Radio propagiert wurde. Andere gehen das Abend aus, doch ich bleib so gern zu Hause, denn dort bin ich genauso sehr vergnügt. Mich lockt kein Tonfilm und kein Theater, weil mir mein Radio genügt. Fühl ich mich mal sehr allein, dann lade ich meine Freunde ein, um mit ihnen fröhlich zu sein. Im Radio gibt es heute Tanzmusik, dreimal an, stemmel ein, hör mal zu. Denn alle Mädchen tanzen heute im Glück, voller Schwung, alt und jung, ich und du. Wie ein Zauber durch die Sternennacht klingt der Rhythmus, der uns fröhlich macht. Im Radio gibt es heute Tanzmusik, dreimal an, stemmel ein, hör mal zu. Denn alle Mädchen tanzen heute im Glück, voller Schwung, alt und jung, ich und du. Im November 1929 ist über Sendestationen in ganz Deutschland ein Hörspiel mit kryptisch anmutendem Titel zu hören. Es heißt SOS Rau Rau Feun. Krassin rettet Italia und beruht auf einer wahren Begebenheit. Im Jahr zuvor hat ein russischer Funkamateur über einen selbstgebastelten Kurzwellenempfänger den Notruf eines italienischen Expeditionsluftschiffes empfangen, das nördlich von Spitzbergen abgestürzt war. Friedrich Wolf, der Autor des Hörspiels, erzählt das reale Abenteuer nach und formuliert sein Stück als Appell an die Weltsolidarität. Das folgende Spiel wurde geschrieben, weil der Stoff hierzu herausforderte. Die Tragödie des Luftschiffs Italia, die Hilferufe der neuen Mann auf der Eisscholle durch den Funker Biaggi in den Äther hinaus, das vergebliche Suchen sämtlicher großen Funkstationen. Die Aufnahme des verstümmelten Hilferufes SOS Rau Rau Feun durch den selbst gebastelten Kurzwellenapparat des Amateurfunkers Nikolai Schmidt. Das alles ist wohl das erste Heldenlied unserer Zeit, unserer Technik, unserer Solidarität. Es ist eine Tatsache, ohne einen Tag zu zögern, hat ein politisch völlig anders gerichtetes System dem gegnerischen System brüderlich geholfen. Und diese Hilfe wurde nur möglich durch das modernste Nachrichtenmittel, durch das Radio. Achtung, Achtung, hier Welle 401, Roma, San Paolo. Wir suchen Luftschiff Italia, wir suchen Nobile. Wir erbitten für 10 Minuten Funkruhe für unsere Verbindung mit Nobile. Achtung, Achtung, hier Welle 401, Roma, San Paolo. SOS Rau Rau Feun gilt als die älteste komplett erhaltene Hörspielproduktion in deutscher Sprache. Das allererste deutschsprachige Originalhörspiel ist allerdings noch ein ganzes Stück älter. Es trägt den Titel Spuk und stammt von dem Berliner Schauspieler und Regisseur Rolf Gunold. Ausgestrahlt worden ist es bereits am 21. Juni 1925 von der Schlesischen Funkstunde. Die in Breslau ansässige Sendegesellschaft ist in Sachen Hörspiel im Deutschen Reich überhaupt federführend. Genauer gesagt, ein Mann namens Fritz Walter Bischoff. Bischoff, ursprünglich Chefdramaturg an den Breslauer städtischen Bühnen, leitet bei der Schlesischen Funkstunde die Abteilung Kunst. In dieser Funktion ist er laufend damit beschäftigt, Hörspielregie und Technik weiterzuentwickeln. Bemerkbar macht sich dies unter anderem in einem Stück über den Ersten Weltkrieg mit dem Titel Menschheitsdämmerung, geschrieben von Franz Josef Engel. Der Musikwissenschaftler Rudolf Friesius erklärt, Es entstand in einer Zeit, in der, etwa den Außenministern Stresemann und Briand, eine Versöhnung der einstigen Kriegsgegner noch möglich erschien. Wichtig für die Dramaturgie ist einerseits die Differenzierung zwischen sprechendem Rezitator und sprechenden agierenden Personen und andererseits die Differenzierung zwischen Männer- und Frauenstimmen. Eine Frauenstimme, die sich auch als Stimme einer Überlebenden, der Mutter eines Gefallenen oder einer Kriegerwitwe deuten ließe, sagt die Todesmeldung an, anschließend nennt eine Männerstimme den Namen des Gefallenen. Wichtig ist, dass dieses virtuelle Totenritual für beide Seiten der Front inszeniert wird. Nicht nur für einen deutschen Soldaten, sondern auch für einen französischen und für einen englischen Soldaten. Die Musik überbrückt den Wechsel von einer Front zur anderen. Am Schluss des Ausschnitts werden die zuvor gehörten Einzelstimmen von einem mit Kollektivstimmen gesprochenen Wort abgelöst. Benannt werden die Millionen, die auf verschiedenen Seiten der Front zum Opfer des Krieges geworden sind. Dieses pazifistische Hörspiel entstand in einer zu Ende gehenden pazifistischen Ära. Auf dem Felde der Ehre gefallen, Musketier Karl Springt. Wo? Marneschlacht, Saint-Quentin. Auf dem Felde der Ehre gefallen, Jean Mauriac, Sous-Lieutenant. Wo ist er mort? Namur. John Marimore, Lancashire Regiment. Wo? Wo? Massengrab im flandrischen Wald. Wer noch? Millionen! Tod über der Welt. Auch das Hörspiel Hallo, hier Welle Erdball. Im Untertitel als Hörsymphonie bezeichnet, erlebt seine Uraufführung über die Schlesische Funkstunde. Diesmal hat Fritz-Walter Bischoff die einstündige Produktion nicht nur inszeniert, sondern auch selbst geschrieben. Sie hören eine Szene aus der Hörfolge Hallo, hier Welle Erdball von F.W. Bischoff. Hallo, hier Welle Erdball, wer dort? Einen Augenblick bitte. Ich bitte ums Wort. Zeit ist Geld, ich weiß es. Geld ist Trumpf. Hallo. Welle Erdball erlebt seine Uraufführung am Abend des 4. Februar 1928. Bei der hier zu hörenden Fassung handelt es sich allerdings um eine Neuinszenierung vom Januar 1930. Die Ursendung ist nicht erhalten geblieben. Der Mensch benötigt. Der Mensch benötigt, der Mensch bedarf. Man braucht, um leben zu können. Einen Augenblick, ich muss trennen. Sie hören, gezeigt an Tabellen und Zahlen, die tägliche Kurve an Glück und Qualen, die Temperaturen der Ehrlichkeit und Käuflichkeit, gemessen an Treue, Hass und Eitelkeit. Aktenzeichen 2344b. Adolf Bockmühl, Börsenmakler, 45 Jahre alt. Ruhe! Halt! Zum Wort aus dem Statistischen Reichsamt Aktenblatt meldet sich der Maschinenmensch der Maschinenstadt. Es verlohnt sich, um seinetwillen ein wenig nachdenklich zu sein. Denn er lebt wie wir, zum Schein für den Schein. Mit der Neuinszenierung des kapitalismuskritischen Stücks setzt Fritz-Walter Bischoff in Sachen Hörspielproduktion erneut Maßstäbe. Denn im Gegensatz zur Ursendung von 1928 geht das Ganze diesmal, anders als bis dahin allgemein üblich, nicht etwa live auf Sendung, sondern als vorgefertigte Konserve. Diese Methode wird ab Anfang der 1930er Jahre im Radio immer häufiger angewendet. Durch das Mitschneiden ihrer Programme auf Wachsmatrizen können die Sendegesellschaften einzelne Sendungen wie Lesungen oder Hörspiele zeitversetzt ausstrahlen und zudem bei Bedarf auch noch wiederholen. Sie hörten eine Szene aus Hallo Welle Erdball von F.E. Bischoff. Sie wurde mit Hilfe von 4 Schallplatten wiedergegeben. Der Übergang von einer Platte zur anderen sollte unmerklich vor sich gehen. Der Versuch wurde durchgeführt, um festzustellen, ob eine solche Wiedergabe der vollwertige Ersatz eines Originalhörspiels ist. Ende Juli 1929 findet in Baden-Baden das Festival für zeitgenössische Kammermusik statt. Ziel der dreitägigen Veranstaltung ist es, Beiträge zur Radiokunst für die Massen im technischen Zeitalter zu liefern. Uraufgeführt wird unter anderem eine radiophone Kantate mit dem Titel Lindbergh-Flug. Der Amerikaner Charles Lindbergh hat 2 Jahre zuvor als erster per Non-Stop-Flug den Atlantik in einem Flugzeug überquert. Der Text der ungewöhnlichen Inszenierung stammt von Bertolt Brecht, die Musik von Kurt Weill und Paul Hindemith. Vorstellung des Fliegers. Introduction of the American Airman, Mr. Charles Lindbergh. Präsentation de l'aviateur Charles Lindbergh. Mein Name ist Charles Lindbergh. Ich bin 25 Jahre alt. Mein Großvater war Schwede. Ich bin Amerikaner. Mein Apparat habe ich selber ausgesucht. Er fliegt 210 Kilometer in der Stunde. Sein Name ist Geist von St. Louis. Mit seinem Stück vom Lindbergh-Flug will Bertolt Brecht demonstrieren, was seiner Meinung nach eine der wesentlichen Aufgaben des Rundfunks sein sollte, nämlich die Beteiligung der Hörerinnen und Hörer an dem neuen Medium. In seiner Radiotheorie, die er bereits seit 1927 entwickelt, heißt es: Der Rundfunk ist aus einem Distributionsapparat in einen Kommunikationsapparat zu verwandeln. Der Rundfunk wäre der denkbar großartigste Kommunikationsapparat des öffentlichen Lebens, ein ungeheures Kanalsystem. Das heißt, er wäre es, wenn er es verstünde, nicht nur auszusenden, sondern auch zu empfangen. Also den Zuhörer nicht nur hören, sondern auch sprechen zu machen und ihn nicht zu isolieren, sondern ihn in Beziehung zu setzen. Die Uraufführung von Brechts Lindbergh-Flug wird im Radio übertragen. Tags darauf kommt es dann zu einer Konzertantenaufführung. Golo Völlmer, Professor für Musik und Medien an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, erklärt: Bei der Konzertantenaufführung teilte Brecht die Bühne in 2 Hälften. Links waren Ensemble, Chor und Sprecher platziert, der Radioapparat. Rechts, durch einen Paravent abgetrennt, saß in Hemdsärmeln Josef Witt als Stellvertreter des Hörers und deklamierte den Gesangspart des Lindbergh, der in der radiophonischen Fassung eigentlich von jedem Hörer am Rundfunkempfänger zu Hause selbst vervollständigt werden sollte. Für spätere Realisierungen sah Brecht vor, dass sich zum Beispiel Schulklassen mit dem Werk vertraut machen sollten und dann eine ohne den Fliegerpart gesendete Version vervollständigen. Das Kommunikationsexperiment des Ozeanflugs fand Beachtung, aber wenig konkrete Resonanz. Ich fliege allein, statt eines Mannes nehme ich mir Benzin mit. Ich fliege allein in einem Apparat ohne Rad. Ich fliege mit dem besten Kompass. 3 Tage habe ich gewartet auf das Wetter. Aber die Berichte der Wetterwarten sind nicht gut und werden schlechter. Nebel über den Küsten und Sturm über dem Meer. Aber jetzt warte ich die Gläser. Jetzt steig ich Seine Augen sehen sein Rundfunk, der bis tief ins Herz mir zieht. Deine Lippen sind sein Mundfunk, der auf meinen Lippen blüht. Für größere Wort- und Musiksendungen rekrutieren die Sendegesellschaften oft eigene Sprecher, Schauspiel- und Gesangsensembles. Dies wiederum führt dazu, dass so manche Stimme vergleichsweise häufig im Rundfunk zu hören ist. Dadurch werden manche Radiosprecherinnen und Sprecher zu richtigen Stars. Einer der frühen Prominenten, die das Medium hervorbringt, heißt Alfred Braun. Braun hat ursprünglich als Schauspieler am Berliner Schillertheater gearbeitet und leitet bei der Berliner Funkstunde die Abteilung Schauspiel. Dadurch übernimmt er in so manchem Hörspiel auch die eine oder andere Sprechrolle. Richtig bekannt wird Braun aber vor allem, weil er für die Funkstunde zusätzlich auch noch als Live-Reporter im Einsatz ist. So zum Beispiel im Oktober 1929, als er von den Trauerfeierlichkeiten für den kürzlich verstorbenen Reichsaußenminister Gustav Stresemann berichtet. Vom Arbeitshaus Gustav Stresemanns ist der Sarg schon angelangt. Die Spitze des Zuges und die voraufgehende Kapelle zieht am Haus vorüber in Richtung zum Belle-Alliance-Platz. So wie der Zug nach dem stillen Aufenthalt sich weiter bewegen wird, der Sarg wird vor dem Haus Halt machen. Jetzt weithin über die Köpfe, über die Tschakos und über die Zylinder hinweg wird der Sarg bedeckt von der Reichsfahne und vom Grün und von den Blumenfarben der Kränze sichtbar. In langsamem Schritt zieht die Spitze des Zuges, die hinter der berittenen Schutzpolizei noch vor dem Sarg herfolgt, an unser Mikrofon vorüber. Als legendär gilt mittlerweile auch Alfred Brauns Live-Reportage von der Verleihung des Literaturnobelpreises an Thomas Mann vom Dezember 1929. Die Übertragung ist als sogenannte Flüsterreportage in die deutsche Rundfunkgeschichte eingegangen. Gut zwei Jahrzehnte später sollte Braun erläutern, wie die ungewöhnliche Aufnahme seinerzeit zustande gekommen war. Ich wurde nach Stockholm geschickt, die Verleihung des Nobelpreises an Thomas Mann zu übertragen. Diese Verleihung wurde und wird wohl auch noch heute vom König selber vorgenommen. Und der sonst so moderne König von Schweden, der uns ja allen als Tennisspieler bekannt ist von vielen Bildern her, der hatte irgendeine, wenn nicht eine Animosität, so zumindest noch seine Bedenken damals gegen den Rundfunk. Kurzum, er wollte bei dem feierlichen Akt das Instrument nicht vor sich sehen. Und es sah eine Weile so aus, als ob ich unverrichteter Dinge wieder nach Deutschland zurückkehren müsse. Und da erfand dann jemand auch so einen verborgenen Fleck, wo ich hinter einem Teppich stehen konnte. Es war aber, die Möglichkeit war nicht anders, ganz dicht hinter dem Rücken des Königs. Und ich musste nun flüsternd erzählen, wie Thomas Mann befangen herankam und den Preis in die Hände bekam und was er dazu sagte und musste das alles so leise über die Ostsee nach Berlin verkaufen, dass der König nichts davon hörte. Thomas Mann hat sich erhoben, seinen Platz auf dem Podium verlassen, er steigt die Stufen nieder ins Parkett. Thomas Mann steht vor dem schwedischen König, Hände schütteln. Thomas Mann verbeugt sich tief. Einfallssturm für Thomas Mann. Thomas Mann kehrt an seinem Platz auf der Estrade zurück. Im Hintergrund schwingen schwedische Studenten die deutsche Fahne, das Orchester, beginnt die Nationalhymne. Aus heutiger Sicht erstaunlich anmuten mag die Tatsache, dass die Politik weitgehend darauf verzichtet, sich in den Rundfunk einzumischen. Noch einmal Rainer Sucko vom Sender- und Funktechnikmuseum Königs Wusterhausen. Am Anfang wurde wirklich versucht, den Rundfunk sozusagen aus der Politik rauszuhalten. Dann gab es aber auch die sozusagen, die gesagt haben, nee, natürlich muss ich auch im Rundfunk Politik widerspiegeln. Letztendlich kann man aber sagen, dass das vom damaligen Staat eben blockiert wurde. Also sie haben ganz klar gesagt, nee, der Rundfunk soll möglichst unpolitisch bleiben und hatten dazu auch Gesellschaften gegründet, die dafür sorgen sollten, dass der Rundfunk so ein ausgewogenes Bild abliefert. Und spannend ist, dass das so ein bisschen eigentlich an die heutige Zeit erinnert, weil damals gab es eben auch schon Aufsichtsgremien für den Rundfunk, an dem eben die Rundfunkbetreiber, genauso wie die Politik oder wie eben Interessenträger wie die Kirche zum Beispiel, die waren dort in diesen Gremien vertreten und haben eben versucht, dafür zu sorgen, dass der Rundfunk ein ausgewogenes Bild in der Gesellschaft vermittelt. Nur in Ausnahmefällen sind in den ersten Rundfunkjahren Ausschnitte aus Reichstagssitzungen öffentlich im Radio zu hören. Das wiederum ist überhaupt nur deshalb möglich, weil es Reichstagspräsident Paul Löbe der Berliner Funkstunde gestattet hat, die Sitzung für Archivierungszwecke auf Schallplatte aufzuzeichnen. Renate Mohl, die langjährige Mitarbeiterin im Deutschen Rundfunkarchiv, erläutert: Da die Übertragung einer vollständigen Debatte das ganze Programm des übernehmenden Senders umgeworfen hätte, musste eine Auswahl stattfinden. Wie aber sollte eine Wahl getroffen werden, die sowohl die Wünsche der Hörer befriedigt, als auch die Gefahr jeder Einseitigkeit und Parteilichkeit abwendet? Der preußische Innenminister Albert Kaczynski, SPD, argumentierte ganz ähnlich, nur noch grundsätzlicher. Die Übertragung einzelner Redebeiträge einer längeren Debatte gefährde nicht nur die im Rundfunk gebotene Neutralität, sondern berge prinzipiell die Gefahr, den verhandelten Sachverhalt zu verzerren. Derlei Bedenken kann Reichstagspräsident Paul Löbe nicht nachvollziehen. Es war ja bereits einmal bei einer der letzten Reden Stresemanns eine solche gelegentliche Übertragung geplant. Wir hatten sie vorbereitet, die Hörer waren schon davon verständigt. Diese Übertragung musste aber nach dem Protest von drei Parteien im letzten Augenblick zu meinem Leidwesen unterbleiben. Hier scheint mir aber jeder damals erhobene Einwand besonders hinfällig. Der Reichstag setzt sich damit sogar selbst in Nachteil. Jede sonstige Ministerrede, die bei anderen Gelegenheiten, bei irgendwelchen Anlässen, bei Empfängen, bei der Presse oder sonst wo, oft genug auch bei Feierlichkeiten im Reichstagssaal selbst erfolgt, die ist ruhig übertragen worden. Nur wenn sie in der Sitzung des Reichstages gehalten wird, wenn sie vielleicht besondere, wichtige politische Bedeutung hat, kann es bis jetzt nicht geschehen. Warum nicht? Weil man nicht alle Redner übertragen kann, die darauf antworten. Aber hier, in solchen Fällen, wird doch ausdrücklich von vornherein mitgeteilt, es handelt sich um die einmalige, meinetwegen auch die einseitige Darstellung, die von der Regierung über eine bestimmte Frage erfolgt ist. Will jemand die abweichenden Meinungen nun ganz genau kennenlernen, so kann er sich das Protokoll oder die Zeitungen der verschiedenen Parteien zur Hand nehmen. Völlig politikfrei ist das Radioprogramm in den Jahren der Weimarer Republik dennoch nicht. So überträgt beispielsweise die Westdeutsche Rundfunk AG in der Nacht vom 30. Juni auf den 1. Juli 1930 von Trier aus live eine große Befreiungsfeier. Anlass ist die Räumung linksrheinischer Gebiete durch die französische Armee. Die vermeintliche Schmach der alliierten Besetzung des Rheinlandes und des Ruhrgebiets nach dem Ersten Weltkrieg geht damit zu Ende. Der Mitschnitt der Feierlichkeiten zählt zu den frühesten erhaltenen Live-Außenübertragungen der deutschen Rundfunkgeschichte. Deutsche Frauen, deutsche Männer, Trier ist frei. Der letzte Franzose hat die Mauern unserer Stadt verlassen. Die fremden Fahnen am deutschen Rhein sind niedergegangen. Und wir, die wir heute Mittag hierher kamen, in die alte Kaiserstadt an der Mosel, wir sahen, wie uns die Freude der Bürger entgegenflog. Kein Auto ohne Fähnchen, kein Haus ohne Flagge, vor allem vorherrschend die Farben der Stadt Trier, gelb-rot. Denn mitten dieses Trubels die Porta Nigra herrlich beleuchtet und über uns und um uns die herrliche Juni-Juli-Natur, wie wir sie uns nicht schöner denken können für eine solche feste Stunde. Knapp zwei Monate später wird im Radio eine Rede Albert Einsteins übertragen. Anlass ist die Eröffnung der 7. großen deutschen Funkausstellung und Phonoschau in Berlin. Verehrte An- und Abwesende, wenn ihr den Rundfunk höret, so denkt auch daran, wie die Menschen in den Besitz dieses wunderbaren Werkzeuges der Mitteilung gekommen sind. Denket auch daran, dass die Techniker es sind, die erst wahre Demokratie möglich machen. Denn sie erleichtern nicht nur des Menschen Tagewerk, sondern machen auch die Werke der feinsten Denker und Künstler, deren Genuss noch vor kurzem ein Privileg bevorzugter Klassen war, der Gesamtheit zugänglich und erwecken so die Völker aus schläfriger Stumpfheit. Was speziell den Rundfunk anlangt, so hat er eine einzigartige Funktion zu erfüllen im Sinne der Völkerversöhnung. Bis auf unsere Tage lernten die Völker einander fast ausschließlich durch den verzerrenden Spiegel der eigenen Tagespresse kennen. Der Rundfunk zeigt sie einander in lebendigster Form und in der Hauptsache von der liebenswürdigen Seite. Er wird so dazu beitragen, das Gefühl gegenseitiger Fremdheit auszutilgen, das so leicht in Misstrauen und Feindseligkeit umschlägt. Die optimistischen Aussagen des berühmten Physikers sind schon bald Makulatur. Denn auf das noch junge Medium Radio warten die dunkelsten Stunden seiner Geschichte. Man hat uns nicht gefragt, als wir noch kein Gesicht, ob wir leben wollten oder lieber nicht. Jetzt gehe ich allein durch eine große Stadt und ich weiß nicht, ob sie mich lieb hat. Ich schaue in die Stuben durch Tür und Fensterglas und ich warte auf es war. Hello everybody, this is London calling. We'll now send you dance music. Hallo, hallo, Radio Budapest. Tanzen ist gewesen. Achtung, Achtung, hier Berlin. Wir senden Tanzmusik. Wir hören Rosi Farsoni auf Odeon. Der Zug geht weiter, es sind unglaubliche Menschenmassen unterwegs. Die Menschen setzen sich in Bewegung, gehen mit der SA mit. Einige warten noch auf den daran anschließenden Stahlhelm. Im Augenblick ist alles nach rechts auf den Kaiserplatz gewichen. Adolf Hitler ist an das Fenster getreten. Am 30. Januar 1933 wird Adolf Hitler von Reichspräsident Paul von Hindenburg zum Reichskanzler ernannt. Hitler übernimmt die Führung einer Koalitionsregierung. Das Dreiparteienbündnis besteht aus der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, NSDAP, der Deutschnationalen Volkspartei, DNVP, und dem Stahlhelm, einem der DNVP nahestehenden Wehrverband. Am Abend zeigt sich Adolf Hitler am Fenster der Reichskanzlei einer begeisterten Menschenmenge. Das Radio ist live dabei. Einer der beiden Radioreporter, die das Geschehen schildern, heißt Willi Bley. Bley ist SA-Sturmführer und seit einem Jahr NSDAP-Parteimitglied. Auch er macht darum aus seiner Begeisterung für den Machtwechsel keinen Hehl. Über dieses erwachende Deutschland, über diese Massen von Menschen aus allen Ständen, aus allen Schichten der Bevölkerung, die hier vorbeimarschieren, Arbeiter, der Stern und der Faust, alle Klassenunterschiede sind verwischt. Es ist ein Bild, wie es vielleicht einmal gewesen sein mag, 1813, als es hieß, der König rief und alle kamen. So muss es einmal gewesen sein und so erleben wir es jetzt hier auch. Das ganz Große, dass wir einen geschichtlichen Moment, über dessen Bedeutung wir uns heute vielleicht noch gar nicht klar sind, in diesem Augenblick durch den Rundfunk miterleben. Die Rolle des Radios wird sich unter der Herrschaft der Nationalsozialisten stark verändern. Der Übergang, der war ja schon vorbereitet. Es gab eine nationalsozialistische Hörerorganisation. Clemens Zimmermann, Professor für Kultur- und Mediengeschichte an der Universität des Saarlandes. Das heißt, die haben also schon das Programm des Weimarer Rundfunks kritisch beobachtet, haben das kommentiert, haben Hörerbriefe geschrieben und haben, was ja typisch für die Nationalsozialisten war, eben auch es geschafft, Sendungen zu skandalisieren. Dass man tatsächlich Namen genannt hat und wie tendenziös auch eine Sendung ist und dass das ganze Programm nicht den Wünschen des Volkes entspräche und so weiter. Also man hat eben so populistisch getan, wie auch in anderen Bereichen, sich zum Sprachrohr der Hörer zu machen. Man hatte auch schon ausgefeilte Pläne, wie man den deutschen Rundfunk nun umprogrammiert, inhaltlich, aber eben auch personell. Also ich würde schon von einer Art Revolution sprechen. Das ging doch abrupt und schnell und tatkräftig. Am selben Tag, an dem die Nationalsozialisten an die Macht kommen, reicht Hans Bredow seinen Rücktritt ein. Der Reichsrundfunkkommissar ahnt bereits, dass für das Medium, welches er in Deutschland einst mit aus der Taufe gehoben hat, eine neue, unschöne Epoche anbrechen wird. In seiner Abschiedsrede vor der Belegschaft der Reichsrundfunkgesellschaft versucht Bredow dennoch, Zuversicht auszustrahlen. Sie, meine Damen und Herren, seien sich dessen bewusst, dienen einem wunderbaren Instrument, das ja manche von Ihnen noch mit aufgebaut haben. Aber auch diejenigen, die erst in den letzten Jahren in den Rundfunk gekommen sind, müssen verstehen, dass Rundfunkarbeit Dienst am Volke ist und deshalb ganz besonders verpflichtet. Rundfunkarbeit kann nur gedeihen, dort, wo ein guter Geist herrscht. Ich bin von diesem guten Geist des Rundfunks voll überzeugt. Er wird sich durchsetzen und dem Rundfunk die allgemeine Anerkennung verschaffen, die er verdient. Der Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda heißt Josef Goebbels. In einer Rede vor Mitarbeitern des Rundfunks macht Goebbels keinen Hehl daraus, welche Rolle er im nationalsozialistischen Staat dem Rundfunk zuzumessen gedenkt. Worum es mir heute geht, das ist, Ihnen zu sagen, dass Ihnen mit dem Rundfunk ein sehr wertvolles und damit auch ein sehr verantwortungsvolles Instrument der neuen Reichsregierung in die Hand gelegt ist. Der Rundfunk ist, bevor wir an die Macht kamen, ein sogenanntes unpolitisches Instrument gewesen. Es ist eigentlich die größte Schande der rundfunkpolitischen Vergangenheit unseres Volkes, dass eine Bewegung, die heute die weitaus überwiegende Mehrzahl der deutschen Nation darstellt, bis zum Tage ihrer Machtübernahme vom Rundfunk ausgeschaltet geblieben ist. Der Rundfunk ist das modernste Massenbeeinflussungsmittel. Und es wäre geradezu verbrecherisch von einer modernen Regierung, sich dieses Massenbeeinflussungsmittel zu begeben. Ich glaube, das steht auch, nachdem wir Nationalsozialisten den Rundfunk in unsere Hand hineingenommen haben, überhaupt nicht mehr zur Debatte. Was zur Debatte steht, ist etwas anderes, nämlich auf welche Art und Weise der Rundfunk eingesetzt werden soll. Bei der Neuausrichtung des Rundfunks nehmen die Nationalsozialisten keine Rücksicht. Leitende Mitarbeiter, aber auch Redakteure und Techniker, die der politischen Opposition zugerechnet werden, verlieren ihre Arbeit. Zu den Betroffenen zählt auch Alfred Braun, einer der Radiostars der Weimarer Republik. Eugen Hadamowski, Leiter der mittlerweile verstaatlichten Reichsrundfunkgesellschaft, zeigt sich ein halbes Jahr nach der nationalsozialistischen Machtübernahme zufrieden mit den sogenannten Säuberungsaktionen. Heute, am 12. August, kann ich unserem Parteigenossen Dr. Goebbels melden, nun ist im Rundfunk der größte Dreck ausgeräumt. Weiterhin wird damit, nachdem wir erst einmal organisatorisch ein Fundament gelegt haben, im Rundfunk nun das Einzug halten müssen, was ich einmal als den wahren und echten Nationalsozialismus im Rundfunk bezeichnen möchte. Denn meine Volksgenossen und Volksgenossinnen, Für uns ist der Rundfunk kein Instrument, um politische Reden zu halten oder um von morgens 6 Uhr bis abends 12 Uhr Militärmärsche über ihn zu senden, sondern für uns ist der Rundfunk die Synthese alles dessen, was das ganze deutsche Leben umfasst. Für uns ist, kurz gesagt, der Rundfunk das Heiligtum unseres Volkes und er soll das braune Haus deutschen Geistes werden. Bravo! Mitte August 1933 wird auf der großen deutschen Funkausstellung in Berlin der Volksempfänger vorgestellt. Die Typenbezeichnung VE-301 nimmt Bezug auf den 30. Januar, also jenes Datum, an dem die Nationalsozialisten an die Macht gekommen sind. Sämtliche der gut 2 Dutzend Herstellerfirmen im Deutschen Reich sind dazu verpflichtet, den Volksempfänger baugleich zu produzieren. Durch die Massenfertigung soll das Gerät für alle Haushalte finanziell erschwinglich sein. Tatsächlich kostet der VE-301 nur 76 Reichsmark und damit deutlich weniger als andere Radioapparate zu dieser Zeit. Die ersten 100.000 Volksempfänger werden noch während der Funkausstellung ausgeliefert. Die Zahl der rundfunkhörenden Haushalte in Deutschland wird innerhalb der nächsten 10 Jahre von 4,5 auf rund 16 Millionen anwachsen. Die Rundfunkgebühren betragen nach wie vor 2 Mark pro Monat. Der weitaus größte Teil davon wandert in die Kassen der Reichsrundfunkgesellschaft sowie des Propagandaministeriums. Noch einmal der Kultur- und Medienwissenschaftler Clemens Zimmermann. Das Live-Element nimmt ja zu. Da werden ja auch die Mikrofone schlanker, da werden die Übertragungswege technisch besser. Man kann sich seit dem Ende der Weimarrepublik bei Fußballspielen etwa einschalten. Also ich denke, das sollte man in der Rundfunkgeschichte mehr betonen, dass es diesem Rundfunk gelingt, auch das Gefühl des unmittelbaren Dabeiseins für Hörerinnen und Hörer zu vermitteln. Hier ist der Deutschlandsender, hier sind alle deutschen Sender. Und der deutsche Kurzwellensender. Das Treiben der Nationalsozialisten wird von vielen Menschen mit Skepsis und auch Sorge beobachtet. Unter anderem auch mit Hilfe des Radios versuchen die Nazis, jedwede Befürchtungen möglichst rasch zu zerstreuen. So zum Beispiel mit einer Reportage aus dem Konzentrationslager Oranienburg, ausgestrahlt Ende September 1933. Rundfunkhörerinnen und Rundfunkhörer Deutschlands und jenseits der Grenzen. Das junge nationalsozialistische Deutschland wehrt sich gegen Lügen und Gräuelmeldungen, die ein Teil der Auslandspresse verbreitet hat. Wahrhaftigkeit ist die Wegrichtung für ehrsam arbeitende Menschen. Lüge und Betrug vernichten den Menschen und vernichten das Schicksal eines Volkes, wenn es ein Scheindasein in Lug und Trug wird. Das nationalsozialistische Deutschland baut den Staat. Er zieht das Volk in unbegrenzter Wahrheit wieder. Die Gegner dieses Deutschlands aber lärmen mit Lüge und schamlosen Gräuelmeldungen. Man verbreitet Berichte, die jeglicher Wahrheit entbehren. So bringen wir heute einen wahrheitsgemäßen Ausschnitt aus dem Konzentrationslager Groß-Berlin. Wir sind mit dem Mikrofon nach Oranienburg hinausgewandert und wollen nun versuchen, Ihnen und der Welt die Wahrheit, ein Spiegelbild des Lebens, aller Vorgänge im dortigen Konzentrationslager, der in Schutzhaft genommenen, verirrten, verhetzten und schuldig gewordenen Volksgenossen zu Gehör zu bringen. In diesem Konzentrationslager in Oranienburg befinden sich prominente Führer der SPD und KPD-Funktionäre, befinden sich Menschen, die sich schuldig gemacht haben durch Raub am deutschen Volksvermögen, die sich vergangen haben gegen Sitte und Moral, Staat und Volk, gegen die Weltanschauung des deutschen Menschen. Dass das Radio von den Nazis bewusst als Propagandainstrument eingesetzt wird, verdeutlicht auch eine Reportage vom ersten Spatenstich für eine neue Autobahn. Die Übertragung wird im wahrsten Wortsinn von Pauken und Trompeten begleitet. Der Reporter vor Ort heißt Paul Laven. Blawen ist schon seit der Anfangszeit des Rundfunks in Deutschland für das Medium aktiv, vor allem als Live-Berichterstatter von Sportveranstaltungen. Und auch der Reichskanzler Adolf Hitler ist selbstverständlich anwesend. Er beugt sich tief herunter und freut sich und strahlt über das ganze Gesicht. Das sind einfache Feldblumen, die er geschenkt bekommt. Er steht im Kreis seines Gefolges und schaut über den Main hinaus, schaut auf die Loren, die gefüllt sechs an der Zahl dicht vor ihm stehen. Er sieht gegen Darmstadt hin, nach Süden, wo die Autobahn verlaufen soll, misst mit einem Rundblick die ganze Gegend ab. Er grüßt die Menge, die unten an den Rheinwiesen vielköpfig versammelt steht. Jetzt hat sich der Kreis um ihn geschlossen. Braune, schwarze, graue und blaue Uniformen. Polizeioffiziere im Stahlhelm. Die Begrüßung nimmt kein Ende. Wird gefilmt. Der Führer spricht mit seinen Treuen da. Wirft auch mal einen messenden Blick zu unseren Mikrofonen hier herauf. In seiner 12-minütigen Rede bezeichnet Adolf Hitler den Autobahnbau als Markstein für den Bau der deutschen Volksgemeinschaft. Was dann geschieht, erfahren die Hörerinnen und Hörer an den heimischen Empfangsapparaten erneut von Paul Lawin. Hier ist der Deutsche Rundfunk. Der Führer, Volkskanzler Adolf Hitler, hat in Frankfurt am Main den Bau der ersten Reichsautobahn Frankfurt-Darmstadt-Mannheim-Heidelberg eröffnet. Die Reichssendung ist beendet. Die Sender kommen wieder nach eigenem Programm. Spätestens also im Jahre 1935 erkennt Goebbels, dass man auf Dauer so das Radiopublikum nicht faszinieren kann, sondern dass der Musikanteil erheblich gesteigert werden muss. Und der große Wechsel dann im Lauf der 30er Jahre, bis auf einige Unterbrechungen dann kurz vor dem Krieg, das ist, dass man eben die Unterhaltungsmusik, auch die leichte Unterhaltungsmusik, eben stärker ins Programm bringt. Der Buchautor Hans-Jörg Koch schreibt: In der Weimarer Republik noch ein Erziehungsinstrument mit Bildungsauftrag, sollte nun, nach dem erklärten Willen der NS-Führung, der Rundfunk die Rolle übernehmen, die bis ins 18. Jahrhundert die Kirche hatte. Galt es, der ernsten Musik andächtig zuzuhören und bei der Marschmusik im Takt mitzumarschieren oder stramm zu stehen, so konnten die Schlager, wie die Volks- und Kirchenlieder, gemeinsam gesungen werden. Bis zu 70% der Sendezeit sind Musik und es ist eben dann Unterhaltungsmusik und es ist sogar rhythmische Tanzmusik. Das, was von der jungen Generation ja unbedingt gewünscht wurde. Das ist natürlich kein Jazz gewesen, denn Goebbels selbst war ja auch Feind des Jazz und viele Nazis haben ja sich darauf kapriziert, also den Jazz zu verteufeln. Aber es ist eben doch ja eine stärker rhythmisierte, tanzbare Musik, die dann im Radio kommt. Und nur dieses Musikprogramm hat dann die Einschaltquoten eigentlich auch gesichert. Die Musik aus dem Radio soll den Menschen im Deutschen Reich nicht nur den Feierabend versüßen. Noch einmal Hans-Jörg Koch. Musik sollte auch motivieren, zu einer Leistungssteigerung führen. Mindestens aber einen Leistungsabfall während Ermüdungszeiten vermeiden. Am Arbeitsplatz wie eine Tasse Kaffee oder Tee wirken. Daher hatte bereits 1934 der Sender Leipzig Mittagspausenkonzerte eingeführt. Der Sender Breslau folgte zwei Jahre später mit der Ausstrahlung von Betriebskonzerten, die werktäglich zwischen 8.30 Uhr und 9.30 Uhr die Arbeitspausen auflockern sollten. Gerade am Arbeitsplatz eignete sich die Musik, das Gemeinschaftsgefühl zu stärken und eine Verbindung zwischen Kunst und Alltag herzustellen. In der Musik zur Werkpause sollten, so eine Mitteilung der Reichsrundfunkgesellschaft, große Meister der Musik, interpretiert von ersten deutschen Dirigenten und Solisten, mitten zwischen Maschinen und Drehbänken zum völkischen Erlebnis werden. Die schwere Musik stieß jedoch eher auf Befremden bei der Arbeiterschaft, sodass auf volkstümlichere Weisen zurückgegriffen wurde. Sendungen mit Titeln wie »Für die Arbeitskameraden in den Betrieben« brachten schließlich ein bunt gemischtes Unterhaltungsprogramm, das die gleiche erzieherische Funktion erfüllen sollte wie die Mittagskonzerte. War doch in Zusammenarbeit mit der Deutschen Arbeitsfront erzielt worden, dass in allen Betrieben einheitliche Werkpausen festgesetzt wurden, insbesondere von 12 bis 13 Uhr, sodass eine außerordentliche Hörerbasis geschaffen wurde. Der Führer und Reichskanzler Adolf Hitler eröffnet die 11. Olympischen Spiele 1936 im Olympiastadion. Ich verkünde die Spiele von Berlin zur Feier der 11. Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet. Am 1. August 1936 eröffnet Adolf Hitler in Berlin die Olympischen Sommerspiele. Das vom Architekten Werner March entworfene Olympiastadion ist extra zu diesem Zweck erbaut worden. Die Nationalsozialisten nutzen das Sportspektakel als Propagandaplattform. Bedenken aus dem Ausland, vor allem die USA und Frankreich hatten zuvor einen Boykott der Spiele erwogen, sollen ad absurdum geführt werden. Darum verschwinden antisemitische Parolen aus dem Stadtbild. Auch den Medien wird die Hetze gegen Juden vorübergehend untersagt. Sie hören jetzt die Programmvorschau für morgen, Montag, den 3. August, sowie anschließend eine kurze Übersicht über das Abendprogramm der folgenden Woche. Wir beginnen unser Programm um 6 Uhr mit den Olympischen Fanfaren. Anschließend spielen die schwäbischen Dorfmusikanten die Kapelle Heinz Steinbock für Sie die Musik in der Frühe. Um 6.30 Uhr setzen wir unser Programm mit der Frühgymnastik fort und ab 6.45 Uhr hören Sie wieder Musik in der Frühe. Dieses Programm unterbrechen wir von 7 bis 7.15 Uhr für die Nachrichten des drahtlosen Dienstes. Gegen 7.50 Uhr geben wir Ihnen eine Programmdurchsage für den 3. Kampftag der 11. Olympischen Spiele. Einer der Höhepunkte der olympischen Live-Übertragung ist der 100-Meter-Lauf der Männer. Gespannt ist das Publikum im Stadion und an den Radiogeräten vor allem auf den mehrfachen Weltrekordhalter aus den Vereinigten Staaten, Jesse Owens. Müller pfeift. Ruhe soll herrschen im großen Stadion der 100.000. Der gewaltigste Kampf beginnt um die Schnelligkeit, der Kampf um die 100 Meter. Da sind alle nervös jetzt. Da trippeln sie wie Vollblutpferde vor dem Start. Da zuckt selbst Ralf Metcalf aus. Die gewaltige schwarze Lokomotive fühlt immer wieder zu den Füßen, zu den Spikes hin. Jetzt segnet er sich das letzte Mal und tritt in die Außenbahn. Und auch der andere Schwarze ist schon nach vorn getreten auf der Innenbahn, Jesse Owens. In der Mitte die vier Weißen, zwei Schwarze gegen vier Weiße, zwei Europäer, drei Europäer mit dem Schweden zusammen gegen drei Amerikaner. USA gegen Europa, der Kampf beginnt. Müller steht bereit, Pistole in der Hand, alle liegen in einer Linie. Ein Laut regt sich im gewaltigen Stadion, atemlos verfolgt die Menge. Jetzt den Start auf die Plätze fertig. Los! Werde Fahrlang, sie sind losgeschossen, der Holländer ist vorn. Jetzt kommt schon Jesse Owens zurück, Licht Metcalf. Borgmeier stammt verzweifelt. Auch der kleine Frank Wieger vorne, unendlich weit, Ziel. Erster Jesse Owens. Zweiter Metcalf. Dritter der Holländer Ohlendorf. Und vierter wieder ein Amerikaner, Wieckhoff. Das ist das Ende der großen Entscheidung, der wir 100.000 entgegengefiebert haben. Jesse Owens unschlagbar. In demselben Jahr, in dem Jesse Owens bei den Olympischen Spielen von Berlin insgesamt 4 Goldmedaillen gewinnt, feiert eine ganz besondere Radiosendereihe ihre Premiere. Das Wunschkonzert für das Winterhilfswerk wird sich sehr schnell als fester Bestandteil des nationalsozialistischen Rundfunkprogramms etablieren. In einer Ankündigung der ersten Sendung heißt es: Der Hörer hat hier Gelegenheit, zu einem Teil selbst an der Gestaltung mitzuwirken. Denn nur mit einem Beitrag zum Winterhilfswerk kann er dem Deutschlandsender einen Wunschzettel überreichen. Die betreffenden Spenden können auf allen Konten und bei sämtlichen Ortsgruppen der NS-Volkswohlfahrt eingezahlt werden. Schon jetzt hat ein Teil der mitwirkenden Künstler zum Besten der Winterhilfe auf das Honorar verzichtet. Wie wir erfahren, werden sich in den Tagen bis zur Sendung noch weitere beliebte Solisten zur Verfügung stellen. Auch sie wollen nicht zurückstehen, wollen dabei sein, wenn Hörer, Sender und Künstler eine Kampfgemeinschaft gegen die Not ihrer armen Volksgenossen bilden und der Ruf des Deutschlandsenders erklingt: Sie wünschen, wir spielen, geholfen wird vielen. Bereits das erste Wunschkonzert entpuppt sich als durchschlagender Erfolg. Die Sendezeit der Live-Übertragung aus dem Haus des Rundfunks in Berlin wird spontan von 4 auf 5 Stunden ausgedehnt. Fortan stehen pro Winterhalbjahr 4 weitere Wunschkonzerte auf dem Programm, in der Regel sonntags zwischen 17 und 20 Uhr. Leider ist von der Premiere keine Aufzeichnung erhalten geblieben, darum hier ein kurzer Ausschnitt aus einer späteren Sendung. Ich bin froh, ich bin kein Intellektueller, kein Siebengescheiter, Aufgeklärter, kein ganz Heller. Das hat mir oft genützt im Leben, denn manches Mal tut's Sachen geben, wo es ganz gut, wenn man nicht ist, grad zugelehrt. Ein bisschen dumm sein hat sich oft bewährt. Durch die Wunschkonzerte kommen nicht nur Unmengen an Sach- und Lebensmittelspenden zusammen, sondern auch jedes Jahr Millionen von Reichsmark. Dadurch tragen die Radiosendungen mit dazu bei, den Sozialhaushalt des Staates zu entlasten. Untersagt bleibt die Winterhilfe allerdings solchen Personengruppen, die nicht in das Bild der NS-Staatsideologie passen. Dazu gehören Menschen mit Behinderung, politisch Verdächtige und vor allem Juden. Wir stehen mit unserem Mikrofon in dem großen Leopoldstädter Judentempel. Ihn heute noch so zu bezeichnen, ist eigentlich schon etwas geschmeichelt. Am 10. November 1938 berichtet der 25-jährige gebürtige US-Amerikaner Eldon Valley aus Wien von der Zerstörung einer jüdischen Synagoge. In der Nacht zuvor ist es im gesamten Deutschen Reich zu gewalttätigen Ausschreitungen gegenüber Juden und jüdischen Einrichtungen gekommen. Angezettelt und gelenkt worden sind diese von der nationalsozialistischen Regierung. Den Vorwand für die sogenannte Reichskristallnacht hat eine Woche zuvor ein in Frankreich lebender polnischer Jude geliefert. Er heißt Herschel Grünspan. Grünspan hat aus Rache für das Schicksal seiner Familie den deutschen Botschafter in Paris erschossen. Die erbitterten Einwohner, arischen Einwohner dieses Bezirkes, haben nach dieser ruchlosen Tat von Paris es sich nicht nehmen lassen, um auch hier ihren abgrundtiefen Hass gegen das Judentum zu bezeigen. Der Judentempel war in wenigen Minuten ein Raub der Flammen. Und wenn wir uns jetzt hier in diesem orientalischen Kuppelbau umsehen, dann ist von dem eigentlichen Tempel, von diesem prunkvollen und mit viel Geld erbauten Gebäude, nur mehr das Gerippe, das alte Gerüst übrig geblieben. Und die Männer der SA, die hier ihren Absperrdienst vollbringen, die können vielleicht auch etwas erzählen, wie das Ganze vor sich gegangen ist. Ich bin erst kurze Zeit hier. Wir räumen den Platz jetzt und weil Einsturzgefahr beim Tempel ist, es befindet sich sonst niemand hier in der Gegend. Ja, es ist jetzt alles weg. Leute stehen nicht mehr auf der Straße und wir werden auch gleich verschwinden. Also ich glaube, der Tempel kann ohne weiteres einstürzen. Wir haben ja alle nichts dagegen. Nein, nein, es ist nur noch ein Mann von der Feuerwehr, der uns hier bestätigen wird, dass der letzte Feuerschein bereits gelöscht wurde und dass jetzt eigentlich die Leute ihres Amtes walten, die mit dem Abräumen beginnen. Ne? Ja, es steht bereits nur mehr die Grundmauern sind übrig geblieben. Das Feuer ist so gelöscht und sagen wir ausgegangen, nachdem keine Nahrungsmittel mehr vorhanden waren. Als wir hergekommen sind, hatten wir nur das Ganze schon in Flammen gesehen. Wir konnten auch die Rettungsaktionen nicht durchführen, da wir bis zum Brand nicht vorgegangen sind und wir uns eigentlich nur die Hände gewärmt haben. Ne? Wir haben gewartet, bis sich die Grundmauern von selbst niederlegen. Ne? Und die Juden haben sich alle rechtzeitig aus dem Staat gemacht. Die Juden haben sich persönlich gleich in Sicherheit gebracht. Ne? Und teilweise waren sie noch als Zuseher verkleidet mit den Parteiabzeichen, die sind noch von der Polizei abgeführt worden. Sogar das, diese Frechheit erlauben sie sich noch. Na, aber das ist ja jetzt vorbei. Im Laufe des Jahres 1939 beginnt sich die politische Lage in Europa dramatisch zuzuspitzen. Die nationalsozialistische Regierung will sich nicht länger mit den großen Gebietsverlusten im Osten abfinden, die im Versailler Vertrag festgeschrieben worden sind. Seit dem Ende des Ersten Weltkriegs gehören weite Teile Westpreußens und der Provinz Posen zu Polen. Ostpreußen ist zwar nach wie vor deutsch, wird vom Reichsgebiet aber durch einen Korridor abgetrennt. Dieser soll Polen den Zugang zur Ostsee ermöglichen. Die Stadt Danzig wiederum, die zum größten Teil nach wie vor von Deutschen bewohnt wird, ist durch den Vertrag von 1919 zur freien Stadt erklärt und dem Völkerbund unterstellt worden. Adolf Hitler will sich mit diesem Zustand nicht länger abfinden. Am 1. September hält er eine Rede im Reichstag. Seit Monaten leiden wir alle unter der Qual eines Problems, das uns auch der Versailler Vertrag, das heißt das Versailler Diktat, einst beschert hat. Schon Ende April hat Hitler die Wehrmachtsführung angewiesen, einen militärischen Feldzug gegen Polen vorzubereiten. Das Propagandaministerium ist seitdem ausgiebig damit beschäftigt, die Stimmung im Lande gegen den Nachbarn im Osten kräftig anzuheizen. So berichtet unter anderem auch der Rundfunk immer wieder über angebliche polnische Grenzverletzungen und Gewaltakte, unter denen die in Polen lebende deutsche Minderheit zu leiden hat. Am 1. September lässt Adolf Hitler Tatsachen schaffen und nutzt das Radio als Plattform, um den Beginn des Zweiten Weltkriegs zu verkünden. Danzig war und ist eine deutsche Stadt. Der Korridor war und ist deutsch. Alle diese Gebiete verdanken ihre kulturelle Erschließung ausschließlich dem deutschen Volk. Ohne das deutsche Volk würde in all diesen östlichen Gebieten tiefste Barbarei herrschen. Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit bereits regulären Soldaten geschossen. Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Mit dem Beginn des Zweiten Weltkriegs gewinnen fremdsprachige Sendungen, die die Nationalsozialisten in die ganze Welt ausstrahlen, zunehmend an Bedeutung. Im Prinzip sind derlei Programme nichts Neues. Das Auswärtige Amt hat schon Jahre zuvor damit begonnen, Kurzwellenprogramme für das Ausland zu produzieren. Die Sendungen wurden zunächst auf Spanisch nach Lateinamerika abgestrahlt und auf Afrikaans nach Südafrika. Später sind weitere Programme hinzugekommen, zum Beispiel für Ost- und Südasien, Mittelamerika und den Orient. Denn Josef Goebbels weiß, dass die politische Bedeutung des Auslandsrundfunks nicht zu unterschätzen ist. Er gibt anderen Ländern und Völkern ein plastisches Bild deutschen Lebens, Denkens und Gestaltens. Er vermittelt ihnen mit dem nie trügenden Ton der menschlichen Stimme Willen und Entschlossenheit des deutschen Volkes und seiner Führung. Der großartige Ausbau des Kurzwellensenders, der jetzt mit seinen Richtstrahlern alle Erdteile erreicht, hat hier wahre Wunder der Verständigung geschaffen. Ungezählte Briefe aus aller Herren Ländern legen ein beredtes und manchmal geradezu rührendes und erschütterndes Bekenntnis dafür ab. Die um ihr Deutschtum ringenden Auslandsdeutschen werden durch die Stimme aus der Heimat in ihrem täglichen Kampf um ihr Deutschtum gestärkt. So haben die 17 Millionen deutsch sprechender Menschen, die außerhalb der Grenzen unseres Reiches leben, durch den deutschen Kurzwellensender ständige Verbindung mit dem Vaterlande. Aber auch in den Lebensraum fremder Völker dringt der Rundfunk ein. So werden ständige Sendungen in englischer, portugiesischer, spanischer und holländischer Sprache veranstaltet. Über die Ätherwellen wird daneben die systematische Pressehetze gewisser Zeitungen gegen Deutschland unschädlich gemacht. Auch für die deutschen Kriegsgegner, allen voran Großbritannien, gewinnt das Radio als Instrument der Auslandspropaganda schnell an Bedeutung. Schon bald sind die Fronten im Äther ähnlich verhärtet wie auf dem Schlachtfeld. Mit einer akribischen Statistik vergleicht das deutsche Auswärtige Amt regelmäßig den Umfang der eigenen Auslandspropaganda mit der des Feindes. So kommen die Deutschen im Monat August 1940 auf insgesamt 35 Stunden Propagandaprogramm, die auf Englisch in Richtung USA ausgestrahlt werden, also gut eine Stunde pro Tag. Heinrich Glasmeier, Generalintendant der Reichsrundfunkgesellschaft, zeigt sich zufrieden. Eines aber können wir heute schon mit stolzer Freude als Lohn unserer redlichen Arbeit sagen. Wenn Hass und Lüge, Missgunst und Verleumdung sich aufmachen und die Welt einfangen wollten in ein Gespinst, das schließlich uns einschnüren und niederzwingen sollte, dann war es der Rundfunk mit seiner über alle Grenzen tönenden Stimme, der die heilige Wahrheit hinausrief und die Lüge zerflattern ließ als ein dummes und hohles Licht. Josef Goebbels lässt sich laufend darüber unterrichten, wie es um die Auslandspropaganda der Kriegsgegner bestellt ist. Öffentlich versucht er den Eindruck zu erwecken, diese sei völlig wirkungslos. Sie wenden sich in ihrer Rundfunkpropaganda an das deutsche Volk und ahnen anscheinend gar nicht, dass ihnen in Deutschland kein Mensch zuhört. Sie könnten ebenso gut in ein leeres Mikrofon hineinsprechen. Es gehört bei uns zu den selbstverständlichen Pflichten jedes Staatsbürgers, der ausländischen Lügenpropaganda kein Gehör zu schenken. Nicht, weil wir sie fürchteten. Im Gegenteil. Wir wollten uns sehr gerne mit ihnen auseinandersetzen. Das ist ja das Element, in dem wir zu leben pflegen. Nein, das nimmt uns zu viel Zeit weg. Wir haben Besseres zu tun. Wichtigeres. Seit Kriegsbeginn gilt britische, seit der Beteiligung der USA auch amerikanische Jazz- und Swingmusik im Deutschen Reich als offiziell unerwünscht. Einheimische Orchester sehen sich dadurch in ihrem musikalischen Repertoire zunehmend eingeschränkt. Darunter leiden auch die Programme der deutschen Radiosender. Diese geraten in immer stärkere Konkurrenz zu Angeboten aus dem Ausland. Und das, obwohl das Abhören sogenannter Feindsender bei Strafe verboten ist. Noch einmal Clemens Zimmermann von der Universität des Saarlandes. Das Interesse von Hörerinnen und Hörern ist nun eine Einschätzung der Nationalsozialisten auch zu haben über die wahre Kriegslage. Also die Hörer sind ständig auf der Suche danach, Wahrheit über den Kriegsverlauf zu erfahren. Und hier ist also ganz, ganz wichtig der BBC, also die Nachrichten aus London, man hat also immer gesagt, der Sender London, das wird ja zwar heimlich, natürlich wird ja also millionenfach gehört. Das nimmt auch während des Krieges zu, weil also die Deutschen einfach wissen wollten, wie die Kriegslage wirklich ist. Und der nationalsozialistische Rundfunk ist also in einem ständigen Wettlauf mit Radio London. Damit deutsche Hörerinnen und Hörer in schweren Zeiten bei der Suche nach schwungvoll optimistischer Musik nicht ständig auf die BBC ausweichen müssen, lässt sich Propagandaminister Josef Goebbels etwas ganz Besonderes einfallen. Im Herbst 1941 beauftragt er die Gründung eines neuen Orchesters. Dieses soll unter Federführung der Reichsrundfunkgesellschaft flotte Jazz- und Swing-artige Stücke einspielen, die vom Sound her vor allem an berühmte Bands aus den USA erinnern. So kommt es, dass das Deutsche Tanz- und Unterhaltungsorchester ab Juli 1942 im Berliner Haus des Rundfunks spezielle Schallplattenaufnahmen produziert. Diese sind nicht öffentlich im Handel erhältlich, sondern stehen ausschließlich einheimischen Radiosendern zur Verfügung. Als die Reichshauptstadt verstärkt von Luftangriffen heimgesucht wird, verlegt das Orchester seinen Sitz im Frühjahr 1943 nach Prag. How you gonna keep 'em happy down on the farm after they take Berlin? For Adolf, when they go marching in. Sweet Himmler, when they take old Berlin. Oh, Gary, whoa, whoa, whoa, whoa, what a jubilee. Gabby Goebbels, after they take Berlin, we'll go Heil, Heil, right in the Fuhrer's face. Unter anderem durch Störsender versuchen die deutschen Kriegsgegner der nationalsozialistischen Radiopropaganda etwas entgegenzusetzen und die Moral der deutschen Hörerinnen und Hörer zu untergraben. Im folgenden Beispiel übertönt ein sowjetischer Störsender die Frontberichterstattung des deutschen Rundfunks durch laute Zwischenrufe. Durch schnelle deutsche Kampfflugzeuge eine Anzahl feindlicher Flugzeuge auf einem stark belegten Flugplatz zerstört. Wo ist der Rommel? und italienische Jagdflieger schossen über Nordafrika bei einem deutschen Verlust 8 feindliche Flugzeuge ab. Im Westen verlor die britische Luftwaffe gestern 5 Flugzeuge. Ein eigenes Flugzeug wird vermisst. Was war denn gemacht? 20:18 Der Nachrichtendienst ist... In den Morgenstunden des 6. Juni 1944 beginnt die Invasion der alliierten Truppen in der Normandie. Der Zweite Weltkrieg tritt damit in seine entscheidende Phase. Sollen Sie bitte vergleichen mit dem Gongschlag 22 Uhr und 2 Minuten. Der Kampf am Atlantik. In der vergangenen Nacht hat der Feind seinen seit langem vorbereiteten und von uns erwarteten Angriff auf Westeuropa begonnen. Schon bald nach Beginn des Unternehmens war zu erkennen, dass die Briten und Nordamerikaner ihre Hauptstöße zunächst gegen die Räume von Caen, Carentan und Cherbourg richteten. Unter dem Schutz massierter Bombenwürfe und schweren Feuers der Schiffsartillerie führte der Feind seinen zwischen der Orne- und Wirmündung sowie am Ostrand der normannischen Halbinsel aus der Luft und von der See her gelandeten Kräften laufend Verstärkungen und an einigen Stellen auch Panzer zu. Rasch kamen überall die deutschen Gegenschläge. Am 30. Januar 1945, dem 12. Jahrestag der nationalsozialistischen Machtübernahme, ist Adolf Hitler zum letzten Mal im Radio zu hören. Der Vormarsch der gegnerischen Truppen ist zu diesem Zeitpunkt nicht mehr aufzuhalten. Im Westen stehen die Alliierten an den Ufern des Rheins, im Osten nähert sich die Rote Armee Berlin. Anfang April lässt Josef Goebbels einen speziellen Propagandasender auf Sendung gehen. Radio Werwolf soll mit Durchhalteparolen den Glauben der Deutschen an eine Wende im Krieg aufrechterhalten. Hier spricht der Sender Werwolf. Sender der deutschen Freiheitsbewegung in den vom Feind besetzten Gebieten. Unsere Pflicht dient dem Reich. Unser Leben gehört unserem Volk. Wo ein Freiheitskämpfer fällt, stehen neue auf. Verräter, Feiglinge und Gesinnungslumpen fallen unter unseren Hieben. Wer der deutschen Freiheit schadet, ist unser Feind. Wer ihr nützt, gehört zu uns. Hinter uns liegen Trümmer und Gräber. Vor uns liegt die Zukunft, aus der uns die Feinde ausschließen wollen. Aber wir sind da. Wir kämpfen und leben und sterben für die deutsche Zukunft. Tod unseren Feinden! Sieg unserer Freiheit! Am 30. April nimmt sich Adolf Hitler im Führerbunker das Leben. Tags darauf Propagandaminister Josef Goebbels. Karl Dönitz, Oberbefehlshaber der Kriegsmarine, wird zum neuen Reichspräsidenten und Oberbefehlshaber der Wehrmacht ernannt. Am 5. Mai wird in Prag das dortige Funkhaus durch tschechische Aufständige gestürmt. Damit ist die Arbeit des deutschen Tanz- und Unterhaltungsorchesters beendet. Flanke 4 und 3 Minuten. Reichssender Flensburg und die angeschlossenen Sender. Wir bringen heute den letzten Wehrmachtsbericht dieses Krieges. Aus dem Hauptquartier des Großadmirals, den 9. Mai 1945. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Seit Mitternacht schweigen nun an allen Fronten die Waffen. Auf Befehl des Großadmirals hat die Wehrmacht den aussichtslos gewordenen Kampf eingestellt. Damit ist das fast 6-jährige heldenhafte Ringen zu Ende. Es hat uns große Siege, aber auch schwere Niederlagen gebracht. Die deutsche Wehrmacht ist am Ende einer gewaltigen Übermacht ehrenvoll unterlegen. Wir brachten den Wortlaut des letzten Wehrmachtsberichtes dieses Krieges. Es tritt eine Funkstunde von 3 Minuten ein. First off in the music department, an old favorite. We thought you might like In the Mood. Nach dem Ende der Nazi-Diktatur sind die Alliierten die Ersten, die sich über den Rundfunk an die deutsche Bevölkerung wenden. Weil im Nachkriegsdeutschland zunächst noch kein Presse- und Zeitungswesen existiert, ist das Radio vorerst das einzige Medium, um Informationen zu verbreiten. This is Radio Munich, a station of the military government, broadcasting on a wavelength of 405 meters, 740 kilocycles. We're on the air daily with programs of news and music in German and foreign languages. Hier ist Radio München, ein Sender der Militärregierung. Wir senden auf Wellenlänge 405 Meter, 740 Kilohertz. Es wird von der Militärregierung darauf hingewiesen, dass die Sendestation Radio München täglich um 19.30 Uhr und um 21 Uhr alle wichtigen Mitteilungen der Militärregierung und der Stadtverwaltung bekannt gibt. In Bezug darauf, wie der neu zu schaffende Rundfunk in den westlichen Besatzungszonen organisiert sein soll, haben Briten, Franzosen und Amerikaner jeweils ganz eigene Vorstellungen. Die Franzosen können sich, wenn auch in abgeschwächter Form, durchaus einen Staatsrundfunk vorstellen. Den US-Militärs dagegen schwebt ein rein werbefinanziertes Modell vor, so wie sie es aus ihrer Heimat kennen. Aber wer sollte das bezahlen? Wofür sollte geworben werden? Der Medienhistoriker Konrad Dussel. Welche Firmen sollten Geld ausgeben? War auch nichts. Deswegen stand das britische Modell im Vordergrund, ein öffentlicher Service im Stile der BBC. Und so hat sich dann das BBC-Modell nicht nur in der britischen Besatzungszone, sondern auch in der amerikanischen Besatzungszone und schließlich auch in der französischen Besatzungszone durchgesetzt. Damit steht fest, im Westen Nachkriegsdeutschlands soll ein publizistisch unabhängiger, dezentraler Rundfunk etabliert werden. Die Auswahl des dafür benötigten Personals ist nicht ganz einfach. Also im Prinzip muss man schon feststellen, man hat zumindest am Anfang klar gesagt, Führungspositionen sind für Altnazis tabu. Das ist allerdings leichter gesagt wie umgesetzt, deswegen hat man noch lange keine guten Leute. Man muss also schon gucken, wo nimmt man Leute her, die nicht belastet sind und trotzdem qualifiziert sind. Und das ist schon eine Herausforderung gewesen. Es war die große Chance für Quereinsteiger und für junge Leute. Der Startschuss für eine neue Rundfunkära fällt unmittelbar nach Kriegsende. Im Mai 1945 gehen auf Initiative der westlichen alliierten Besatzungsmächte zunächst Radio Hamburg und Radio München auf Sendung. Im Juni folgen dann Radio Frankfurt und Radio Stuttgart, im Herbst schließlich Radio Koblenz und Radio Freiburg. Ende September erhält Radio Hamburg einen neuen Namen. Der Nordwestdeutsche Rundfunk, kurz NWDR, versorgt mit seinem Programm fortan nicht nur die Hansestadt Hamburg, sondern auch die späteren Bundesländer Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen, außerdem noch West-Berlin. Am 1. Januar 1948 wird der NWDR in deutsche Verantwortung übergeben und in eine Anstalt öffentlichen Rechts umgewandelt. Hans Bredow, der 1933 als Reichsrundfunkkommissar zurückgetreten war, wendet sich mit einer Ansprache an das Radiopublikum. Meine sehr verehrten Hörer, der Deutsche Rundfunk ist kürzlich in das 25. Jahr seines Bestehens eingetreten. Die Unkultur des Dritten Reiches und die Schrecken des Krieges haben das einst so stolze Werk zwar erschüttern, aber nicht vernichten können. Die festgefügten Fundamente sind stehen geblieben und eine neue Rundfunkgeneration hat darauf aufgebaut. Der Rundfunk hat eine neue Form gefunden und einen Inhalt bekommen, der sich wohl sehen lassen kann. Wir können hierfür den ausländischen Kontrolloffizieren und ihren deutschen Mitarbeitern nur danken. Sie haben vorzügliche Arbeit geleistet. Als einer der Vertreter der noch lebenden ersten Rundfunkpioniere rufe ich in alter Verbundenheit dem Deutschen Rundfunk in allen Zonen für das 25. Betriebsjahr ein herzliches Glück auf zu. Auch in den anderen westlichen Besatzungszonen werden nach und nach öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten etabliert. 1948, im selben Jahr wie der NWDR, sind dies der Hessische Rundfunk in Frankfurt und der Südwestfunk in Baden-Baden. 1949 folgen dann noch in München der Bayerische Rundfunk und der Süddeutsche Rundfunk mit Sitz in Stuttgart. Hans Sarkowitsch, langjähriger Mitarbeiter und zuletzt Programmchef von HR2, der Kulturwelle des Hessischen Rundfunks, schreibt: Wie die Diskussionen über die jeweiligen Rundfunkgesetze in den Landesparlamenten der Westzonen deutlich machten, hatten viele deutsche Politiker nicht verstanden, dass die Westalliierten keinen verkappten Staatsfunk, sondern einen politisch unabhängigen, öffentlich-rechtlichen Rundfunk einführen wollten. Und das auch unter zum Teil erheblichen Widerständen durchsetzten. Woran man auch die Hörerschaft gewöhnen muss, ist, dass verschiedene Positionen, politische Positionen zum Ausdruck kommen. Sowas war man überhaupt nicht gewöhnt. Also im NS sowieso nicht, aber auch im Radio der Weimarer Republik war politische Auseinandersetzung eigentlich nicht vorgesehen. Und das sind neue Elemente, die man da in dieses Radio reinbringen wollte im Westen. Und natürlich war wichtig, man wollte einen Journalismus haben, der möglichst, ich will nicht sagen objektiv, aber verzerrungsfrei berichtet. Das Wichtigste, was so die Menschen betrifft. Und das heißt, die Nachrichten sollten soweit als möglich von Kommentaren getrennt werden. Auch das eine völlig neue Einsicht im NS. Und auch in der DDR war klar, also objektive Nachrichten gibt es eigentlich nicht, sondern Nachrichten sind immer gefärbt, die sind auch immer gefärbt. Aber das Ausmaß der Färbung ist das Entscheidende. Ob man sich bemüht, sich zurückzunehmen in seiner Meinung oder ob er die Meinung in den Vordergrund stellt. Mit Hilfe des Radios wollen die westlichen Alliierten die deutschen Hörerinnen und Hörer zu guten Demokraten erziehen. Inhaltlich sind die westdeutschen Sender darum am Anfang vor allem damit beschäftigt, die nationalsozialistische Vergangenheit aufzuarbeiten. Dazu gehört, dass man relativ viel über die Nürnberger Prozesse berichtet. Die große Abrechnung mit den Hauptkriegsverbrechern 45, 46 hat aber auch das Problem, der Prozess zieht sich über ein Jahr hin. Man berichtet täglich und es ist schon schwierig, journalistisch gesehen, die Hörer über ein Jahr am Radio zu halten mit Prozessberichterstattung. Also hehre Ideen, aber im Detail schwierig umzusetzen. Die Verbrechen der Nazizeit sowie der Zweite Weltkrieg werden auch mit Hilfe dramatischer Stoffe thematisiert. Im Februar 1947 bringt der NWDR das Hörspiel »Draußen vor der Tür«. Autor ist der 25-jährige Wolfgang Borchert. Im Mittelpunkt der Handlung steht ein deutscher Kriegsheimkehrer. Dieser ist aus einer dreijährigen Kriegsgefangenschaft nach Hause zurückgekehrt. Jetzt versucht er vergeblich, sich wieder ins zivile Leben einzugliedern. Denn im Gegensatz zu ihm hat seine Umgebung die Kriegserlebnisse längst verdrängt. Bevor das Hörspiel auf Sendung geht, spricht NWDR-Chefdramaturg Ernst Schnabel ein paar einführende Worte. Anderthalb Jahre lang ist diese Jugend nun angerufen worden und hat geschwiegen. Und nun gibt es Leute, die haben sie aufgegeben und rechnen nicht mehr mit ihr. Leute, die von dieser Jugend, von dieser geschundenen Jugend ein Feuerwerk an Jugendgläubigkeit, edlen Sturm und Drang und eine milde Revolution im Geiste erwarten. Diese Leute werden enttäuscht sein, denn nun hat einer, ein erster von den 25-Jährigen gesprochen, Wolfgang Borchert. Er hat ein Hörspiel geschrieben, aber aus seiner Stimme ist nichts von Gläubigkeit und Glanz und Milde herauszuhören, er will nur Wahrheit. Die allerdings hatte man von der Jugend gar nicht so sehr erwartet. Wolfgang Borchert weiß das. Er hat, um jedem Missverständnis vorzubeugen, unter den Titel seines Hörspiels geschrieben, ein Stück, das kein Theater spielen und kein Zuschauer sehen will. Und darunter steht, eine Injektion Nihilismus bewirkt oft, dass man aus lauter Angst wieder Mut zum Leben bekommt. Diese Jugend hat geschwiegen, obgleich man sie beschworen hat, doch endlich zu reden. Nun spricht sie. Hier ist, was sie zu sagen hat. Hören Sie. Ich bin leider auch so schüchtern und das Reden fällt mir schwer. Was ich sage, klingt so nüchtern, als ob ich kalt und herzlos wär. Dabei bin ich so romantisch und ein heimlicher Poet, der erfüllt von bunten Träumen unerkannt durchs Leben geht. Was mich gerade jetzt so sehr betrübt. In der sowjetischen Besatzungszone SBZ macht man sich nach Ende des Zweiten Weltkriegs daran, dem Radio neues Leben einzuhauchen. Am 13. Mai 1945 melden sich die Besatzer aus dem Berliner Haus des Rundfunks zu Wort, dem einstigen Sitz der Reichsrundfunkgesellschaft. Hier spricht Berlin. Hier spricht Berlin. Genossen. Der große vaterländische Krieg endete mit unserem vollen Sieg. Die Periode des Krieges in Europa ist zu Ende. Die Periode der friedlichen Entwicklung hat begonnen. Ich gratuliere euch zum Sieg, meine teuren Landsleute. Ruhm unserer heroischen Roten Armee, die Unabhängigkeit unserer Heimat geschützt und den Sieg über den Feind errungen hat. Ruhm unserem großen Volk, dem Siegervolk. Ewiger Ruhm den Helden, die in den Kämpfen mit dem Feind gefallen und ihr Leben für die Freiheit und das Glück unseres Volkes hergegeben haben. Sie hörten die Botschaft von Marschall Stalin an das Volk aus Anlass der siegreichen Beendigung des Krieges. Die Rote Armee hat Anfang Mai 1945 Berlin erobert und ist damit bereits 2 Monate vor den übrigen alliierten Bündnispartnern vor Ort. Dies ermöglicht es den Sowjets unter anderem, das Haus des Rundfunks in Beschlag zu nehmen, ein Gebäude, das sich im Westsektor der Stadt befindet. Der neue Sender, der von hier aus an den Start geht, trägt die Bezeichnung Berliner Rundfunk. Der Chefredakteur heißt Hans Mahle. Mahle hatte während der Nazi-Zeit für den Kommunistischen Jugendverband gearbeitet und war 1936 in die Sowjetunion emigriert. Aus Sicht des sowjetischen Berliner Stadtkommandanten Nikolai Erastowitsch Bersarin ist der 33-Jährige politisch unbedenklich, eine für die Mitarbeit im Rundfunk unerlässliche Voraussetzung. Der Medienhistoriker Konrad Dussel. Man hat sehr genau geguckt, wo kommen denn die Leute überhaupt her? Die zwar alle Kommunisten waren, aber unterschiedlich geprägt waren. Also die wenigsten kamen aus dem KZ oder Zuchthaus. Die meisten waren irgendwie im Exil gewesen. Und im Exil gibt es aus Moskauer Sicht 2 Sorten. Die Guten waren in Moskau oder in der Sowjetunion allgemein. Die weniger Guten waren im Westen gewesen, im Vereinigten Königreich oder in Amerika. Neben dem Berliner Rundfunk gibt es in der SBZ zunächst 5 Landessender. Diese übernehmen zu weiten Teilen das Programm aus Berlin, senden darüber hinaus aber auch eigene regionale Beiträge. Aus der SBZ wird im Oktober 1949 die DDR. Damit einhergehen entscheidende Veränderungen in Sachen Rundfunkorganisation. Wir haben, wie in der DDR, insgesamt im politischen System, auch im Rundfunk, eine ganz klare Sowjetisierungstendenz. Wir übernehmen das sowjetische System. Da ist der Rundfunk damals gegliedert gewesen in ein staatliches Rundfunkkomitee. Und dieses staatliche Rundfunkkomitee bilden wir auch in Deutschland. Das heißt, alles wird zusammengeworfen. Die einzelnen Sender mit ihren Intendanzen werden alle zusammengenommen in dieses staatliche Rundfunkkomitee. Als zentraler Standort für den Rundfunk der DDR fungiert das neu gebaute Funkhaus Nalepastraße im Osten der Stadt. Das Haus des Rundfunks in West-Berlin haben die sowjetischen Besatzer bereits 2 Jahre zuvor aufgegeben. Es kann kein Zweifel darüber bestehen, dass die reaktionären großkapitalistischen Kräfte in Westdeutschland und in den anderen kapitalistischen Ländern den Aufbau des Sozialismus in der Deutschen Demokratischen Republik als einen Dorn im Auge empfinden werden. Es ist auch gewiss, dass der Aufbau des Sozialismus unter den Bedingungen des verschärften Klassenkampfes erfolgt. Der von SED-Parteichef Walter Ulbricht angesprochene Kampf zwischen Sozialismus und Kapitalismus tobt auch im Radio. Dieser hat schon unmittelbar nach Kriegsende begonnen. Damals hatten sich die Sowjets geweigert, das Haus des Rundfunks dem Vier-Mächte-Status zu unterstellen. Dadurch sahen sich die amerikanischen Besatzer genötigt, im Westberliner Stadtteil Schöneberg ein eigenes Sendestudio aufzubauen. Da sind wir also, liebe Hörer. Und wir begrüßen Sie. Nicht mit einer feierlichen Eröffnungsansprache, seien Sie unbesorgt. Obwohl uns ein bisschen feierlich tatsächlich zumute ist, bei dieser ersten Begegnung. Im stehen gebliebenen Teil einer Ruine ein paar kahle, weniger als kahle Räume in eine komplette Radiostation zu verwandeln, das ist heutzutage schließlich keine Kleinigkeit. Anfang September 1946 erhält der von den USA eingerichtete Sender seinen endgültigen Namen. RIAS, Rundfunk im amerikanischen Sektor. Knapp 2 Jahre später wird dann das neue RIAS Funkhaus eingeweiht, am heutigen Hans-Rosenthal-Platz in Berlin-Schöneberg, dem Standort von Deutschlandfunk Kultur. Und der RIAS unterscheidet sich insofern von den anderen öffentlich-rechtlichen Anstalten, als er eben keine öffentlich-rechtliche Anstalt im deutschen Sinn ist, sondern der bleibt im Prinzip in amerikanischer Hand und ist sozusagen die Speerspitze der Amerikaner gegen die SPZ-DDR, gerade als sich das sehr zuspitzt im Zuge der Berlin-Blockade und man sich da überhaupt nicht mehr versteht, also wo dann die Vier-Mächte-Einigkeit definitiv vorbei ist. Da sagt man, okay, wir haben jetzt unseren eigenen Sender in Berlin. Hier ist RIAS Berlin, eine freie Stimme der freien Welt. Als freie Stimme der freien Welt dient der RIAS, analog zur Luftbrücke der westlichen Alliierten 1948-49, den Bürgern der DDR als Funkbrücke in den Westen. Die ausschließlich deutschen RIAS-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden vom Außenministerium der Vereinigten Staaten bezahlt. Sämtliche Texte für die Nachrichtensendung sind vor Sendebeginn amerikanischen Kontrolloffizieren vorzulegen. Den politisch Verantwortlichen im Osten Deutschlands ist das Programm des RIAS von Beginn an ein Dorn im Auge. Wie stark der RIAS im Osten angefeindet wird, bekommen unter anderem die beiden Reporter Jürgen Graf und Peter Schulze zu spüren. Die beiden RIAS-Reporter wollen im September 1948 von der Ost-Berliner Stadtverordnetenversammlung berichten. Es war auch für uns RIAS-Reporter heute ungeheuer schwer, hier reinzukommen. Mein Kollege und ich versuchten zunächst einmal durch den offiziellen Haupteingang mit unseren offiziellen Identifikationen reinzukommen. Das war unmöglich. Uns wurden die Jacken und die Kleider zerrissen. Wir wurden zurückgestoßen und einige rissen sich zu Bemerkungen hin. Sieh da, da sind die RIAS-Reporter wieder auf sie. Andere schrien, wir wollen keinen RIAS, wir wollen nur die Wahrheit durch den Berliner Rundfunk und so weiter. Und so geht es jetzt hier oben auf der Pressetribüne auch weiter. Immer wieder kommen die Rufe hier rauf zu mir an das Mikrofon. Die Proletarier vom RIAS sollen weggehen. Es ist nett, dass wir dieses reizende Kompliment heute hier überbracht bekommen haben. Was ist denn los hier? Oh! Nein, nein, gar keinen Zweck. Es hat auch keinen Zweck hinein. Wir wollen jetzt auch ernst über. Eben uns ist nämlich das Mikrofon hier von einigen Demonstranten entrissen worden. Immer wieder wird uns das Mikrofon weggezogen. Es wird uns nicht gestattet, von den Demonstranten den Sitzungsverlauf zu berichten. Lass doch sein! zwar wird im Rundfunkkampf zwischen Ost und West durchaus schon mal die eine oder andere Leitung gekappt, doch greifen die Radiomacher auf beiden Seiten auch gerne zu satirischen Mitteln, um das gegnerische politische System aufs Korn zu nehmen. So treten beispielsweise in der kabarettistischen RIAS-Sendereihe Pinsel und Schnorchel regelmäßig zwei vermeintliche DDR-Funktionäre miteinander in Dialog. Sie treffen sich in der fiktiven Kneipe zur Roten Mühle, um beim Feierabendbier den Alltag in Ostdeutschland zu karikieren. In der Rolle des Pinsel agiert der Schauspieler Erich Kästin. Genosse Schnorchel wird gesprochen von seinem Kollegen Friedrich Steig. Hier ein Ausschnitt aus der Premieren-Episode vom 21. April 1951. Freundschaft, tiefe Freundschaft, meine lieben Einheits- und Friedenskämpfer. Der Mai ist gekommen, nicht wahr? Und siehe da, sogar die Bäume schlagen planmäßig aus. Was? Ja, ja, so ist das nun mal in unserer geliebten DDR. Bei uns herrscht Fortschritt. Jawohl, da gibt's keine Ausnahme, meine lieben Genossen. Wenn wir wollen, dann bringen wir sogar den Schnaps auf 100%. Das ist dann der sogenannte Einheitswahlschnaps. Pinsel, Genosse, Pinsel, sei doch nicht so ungebildet. Die Leute wissen doch noch ja nicht, wer wir sind, Menschenskind. Ja. Gestatten, Heinrich Wilhelm Pinsel, verdienter Volkskorrespondent der SED-Betriebszeitung, unser Hammer. Aktivist im Selbstmörder und Normaaktiv Roter Ziegelstein. Vorsitzender des Pioniergesangvereins Duraluminium. Volkskontrolleur erster Güte. Ehrenmitglied der Eisenbahner Sportgemeinschaft. Immer unter Druck. Dampfdruck. Delegierter der... Zur Sache, Pinsel. Ich beschwöre dich zur Sache. Ach ja, ja. Ja, und neben mir, verehrte Deutschdemokraten und Vorkämpfer für den Einheitsmai, Genosse Schnorchel. Nicht doch, ich bitte dich. Doch, doch, doch. Genosse Schnorchel. Von Kopf bis Fuß, vom stellvertretenden Spitzbart bis zur proletarischen Sturmhaube, der verdiente Funktionär des Volkes. Genosse Pinsel, keine Ideologie. Scherze bitte, ja? Der Berliner Rundfunk kontert die Spitzfindigkeiten der beiden Westkomiker mit einer eigenen Sendung. Die Reihe Quergefunktes schießt ganz gezielt gegen den RIAS und richtet sich vor allem an dessen Hörerinnen und Hörer in der DDR. Aufgepasst, liebe Kinder, hier spricht die RIAS-Tante Radio in American Service. Jetzt habt ihr es einmal selbst gehört, wie gefährlich es ist, zu den Weltfestspielen nach Berlin zu kommen. Gerade hörtet ihr, wie die Kommunisten sogar ihre Kabarettisten mit dem Holzhammer bearbeiten. Um wie viel gefährlicher ist es für diejenigen, die keinen Witz haben? Wir warnen. Warnen eindringlich. Als ich meine erste Ente durch den RIAS schickt hinaus, blieben oft die Leute stehen und sagten, welch ein hübsches Haus. Was wird hier gesendet, wurde einstmals ich gefragt. Ach, da wurde ich ein bisschen rot und hab beschämt gesagt. Wenn ich auch nicht viel versteh von dem Rundfunk ABC, eines find ich gut, und das ist Lügen, Lügen, Lügen. Denn das ist der ganze Dreh in dem RIAS ABC. Wichtig ist nur eins, man muss betrügen, trügen, trügen, was man hier für Wege geht, wenn man was verdreht. Das behalte ich für mich, denn was du nicht weißt, das macht dich nicht heiß. Ja, da bin ich ganz okay, denn das Lügen ABC, das liegt mir im Blut, und das ist Lügen, Lügen, Lügen. Anfang der 1950er Jahre werden in West-Berlin die Rufe nach einer zweiten Rundfunkanstalt neben dem RIAS immer lauter. Der einzige öffentlich-rechtliche Sender, der hier bislang zu empfangen ist, ist der Nordwestdeutsche Rundfunk NWDR. Die Rufe werden schließlich erhört. Aus dem Berliner Studio des NWDR entwickelt sich der Sender Freies Berlin, SFB. Die Glocke läutet den ersten Programmtag des Senders Freies Berlin ein. Hier ist der Sender Freies Berlin mit seinem ersten Programm. Wir senden über Mittelwelle mit 566 Kilohertz, über Ultrakurzwelle mit 90,0 Megahertz und über den Drahtfunk im Langwellenbereich mit 291 Kilohertz. Es ist 4.57 Uhr, Dienstag, der 1. Juni 1954. Der Mann, der die Hörerinnen und Hörer zum SFB-Sendebeginn begrüßt, heißt Alfred Braun. Es ist jener Alfred Braun, der im Weimarer Rundfunk von der Trauerfeier für Reichsaußenminister Gustav Stresemann ebenso live berichtet hat wie von der Verleihung des Literaturnobelpreises an Thomas Mann. Braun hatte seine Rundfunkarbeit wegen der Machtübernahme der Nationalsozialisten zwischenzeitlich aufgeben müssen. Nach dem Krieg war er unter anderem als Hörspiel- und Filmregisseur aktiv. Jetzt, im Sommer 1954, reüssiert Braun als erster Intendant und Sprecher des neuen West-Berliner Rundfunksenders. Der Sitz des SFB befindet sich in dem von den sowjetischen Besatzern mittlerweile geräumten Haus des Rundfunks. Die Programmmacher, nicht nur die des SFB, sondern auch der anderen öffentlich-rechtlichen Funkhäuser, sehen sich schon bald mit vielfältigen Hörerwünschen konfrontiert. Vor allem am besten, wenn schöne Lieder gesungen werden oder gespielt werden. Und zwar nicht die modernen, sondern die älteren. Wenn der Männerchor singt, Männerchöre, das ist wunderbar. Politik und Krimis, Nachrichten. Also der Mensch, wenn ihr hört, er muss sich bei was denken können. Also die Schulfunksendungen als Hausfrau. Nicht meine beste Unterhaltung. Na, gelegentlich auch mal Hörspiele, Vorträge. Debatten, politische Debatten, nicht? Politische Sendungen oder über Geschichte. Da muss ich sagen, da schaltet man immer gleich ab. Wir reden uns zu viel. Nicht zu viel Politisches. Verstehen Sie, etwas Leichtes, ich habe 6 Mädchen, verstehen Sie? Und die wollen etwas Lustiges hören. Witzsendungen, ja, wo man schön lachen kann. Die Welt ist sowieso so traurig. Die 1950er Jahre werden für das Radio in Deutschland sowohl in Ost wie West zu einem entscheidenden Jahrzehnt. So gründen im Juni 1950 die Intendanten der bis dahin 6 westlichen Rundfunkanstalten aus Hamburg, Bremen, Frankfurt, Baden-Baden, Stuttgart und München die Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland, ARD. Die föderale Struktur der neuen Dachorganisation stößt keineswegs auf ungeteilte Zustimmung. Mit dieser Lösung ganz und gar nicht einverstanden ist unter anderem Hans Bredow, der ehemalige Rundfunkkommissar der Weimarer Republik. Fritz Eberhardt, der als erster Intendant des Süddeutschen Rundfunks zu den ARD-Gründungsmitgliedern gehört, wird sich später erinnern: Wir wollten keinen Zentralismus wiederhaben und hatten dafür gute Gründe. Auch hätten uns die Besatzungsmächte das vermutlich nicht erlaubt. Bredow aber war der Vertreter des Zentralismus, war er bereits in der Weimarer Zeit. Er war auch ein Vertreter des sogenannten Unterhaltungsrundfunks. Und das hatte zur Folge, dass Politik sehr klein geschrieben wurde, dass kein politischer Widerstand gegen die Nazis von Seiten des Rundfunks entfaltet wurde. Und so haben wir föderalistisch die Arbeitsgemeinschaft aufgebaut und die Politik drin gelassen, wo sie hingehört. Die Frage, inwieweit die Politik den öffentlich-rechtlichen Rundfunk beeinflusst, erhitzt die Gemüter bis heute. Die Gremien der einzelnen Landesanstalten sollen die Gesellschaft der Bundesrepublik in ihrer gesamten Vielfalt repräsentieren. Entsandt werden sie von sogenannten gesellschaftlich relevanten Gruppen, also zum Beispiel Gewerkschaften, Kirchen, Arbeitgeber, Sport, Umwelt und Jugendverbänden. Welche dieser Gruppen in den verschiedenen Rundfunkräten vertreten sind, bestimmen die jeweiligen Landesregierungen. Dass der eine oder andere Vertreter der gesellschaftlich relevanten Gruppen einer bestimmten Partei nahesteht, lässt sich kaum vermeiden. Manche Kritiker des öffentlich-rechtlichen Rundfunks unterstellen, dass es dadurch bisweilen zu einer direkten Einflussnahme auf das Programm kommt. Es gibt natürlich Beispiele, Einzelbeispiele, wo die Politik eingegriffen hat in die konkrete oder versucht hat einzugreifen in die konkrete Programmgestaltung. Aber ich finde, das sollte man gar nicht so hochhängen, weil es waren ganz, ganz wenige. Und es würde einen völlig falschen Eindruck vermitteln, wenn man sich auf die kapriziert. Wichtiger ist es, glaube ich, die indirekte Einflussnahme über die Personalauswahl zu thematisieren. Und da ist es natürlich so, dass es schon einen großen Unterschied macht, ob die Rundfunkräte einigermaßen unabhängig geblieben sind oder ob die sehr stark politisch kontrolliert wurden. Denn entsprechend werden Intendanten ausgewählt, werden Programmdirektoren ausgewählt. Also wir akzeptieren, dass der Intendant ein CDU-Mann ist, in Klammer, es kann auch ein CSU-Mann sein. Dann sollte der Chefredakteur aber doch vielleicht ein SPD-Mann sein. Und der stellvertretende Chefredakteur ist dann wieder ein CDU-Mann. Und so geht es dann gerade weiter bis zur Abteilungsleiterebene, sagen wir mal so. Aber das ist nicht das Entscheidende. Insgesamt konnte sehr, sehr viel gesagt werden. Und das war ja eigentlich die Kernidee des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und die sollte bis heute eigentlich bewahrt werden. »1955 beenden die westlichen Alliierten ihre Rundfunkaufsicht. Damit wird der Weg frei für Strukturreformen. Der Nordwestdeutsche Rundfunk spaltet sich auf in den Norddeutschen Rundfunk NDR und den Westdeutschen Rundfunk WDR. Auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs legt das staatliche Rundfunkkomitee der DDR fest, dass es im Osten Deutschlands fortan drei Sender geben soll. Radio DDR, den Berliner Rundfunk und den Deutschlandsender. Radio DDR wird zum Republiksender ernannt und soll, Zitat, eine sowohl politisch-ökonomische als auch kulturell-erzieherische Funktion erfüllen. Der Berliner Rundfunk sendet aus und für Berlin. Im Februar 1958 kommt ein zweites Programm hinzu. Dieses wird später in Berliner Welle umgetauft und richtet sich vor allem an Hörerinnen und Hörer im Westteil der Stadt. Der Deutschlandsender schließlich hat den Anspruch, für ganz Deutschland zu senden. Mit dem Gongschlag war es 14 Uhr. Hier ist der Deutschlandsender, angeschlossen sind der Berliner Rundfunk, der Mitteldeutsche Rundfunk Leipzig mit den Sendern Dresden, Weimar und Halle, die Kurzwelle auf dem 30,83 Meter Band sowie die Landessender Schwerin und Potsdam. Der Deutschlandsender der DDR wendet sich ganz gezielt auch an bundesrepublikanische Hörerinnen und Hörer. Das gefällt den politisch Verantwortlichen auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs ganz und gar nicht. Darum fasst der Deutsche Bundestag am 26. Oktober 1960 einen Beschluss. Zur Veranstaltung von Rundfunksendungen für Deutschland und das europäische Ausland wird eine gemeinnützige Anstalt des öffentlichen Rechts mit dem Namen Deutschlandfunk errichtet. Die Sendungen sollen ein umfassendes Bild Deutschlands vermitteln. Los geht es am 1. Januar 1962. Meine Hörerinnen und Hörer, vor allem in der mitteldeutschen Heimat. Deutschlandfunk lautet der verpflichtende Name der Rundfunkanstalt, die in dieser Stunde zum ersten Male ihr Programm in den Äther schickt, insbesondere aber hinüber zu Ihnen, die Sie in Mecklenburg oder Thüringen, in Brandenburg oder im Sächsischen zu Hause sind, vom Vogtland bis zur Oberlausitz, Deutsche sämtlich, denen es verwehrt ist, gemeinsam mit uns in Freiheit zu leben. Der erste Deutschlandfunkintendant hat vor seinem Amtsantritt für den Norddeutschen Rundfunk gearbeitet, zuletzt als Leiter der Hauptabteilung Politik. Neben seiner journalistischen Tätigkeit ist Hermann Franz Gerhard Starke bereits seit Anfang der 1950er Jahre auch als Verbindungsmann des Bundesnachrichtendienstes BND aktiv. Dafür erhält er pro Monat 500 D-Mark Agentenlohn. Der Deutschlandfunk wird ein Informationssender sein. Er will alle, die in Europa Deutsch sprechen oder Deutsch verstehen, Tag für Tag und Stunde für Stunde über das Geschehen in der Bundesrepublik Deutschland informieren und vor allem Sie, meine Hörer, jenseits der Zonengrenze daran teilhaben lassen. Denn die Bundesrepublik ist das souveräne Deutschland. Auch kein Provisorium, insbesondere kein Provisorium im Sinne eines Teilstaates neben einem anderen Teilstaat, der sich Deutsche Demokratische Republik nennt, doch weder deutsch noch demokratisch ist. Im Gegenteil, die Leitstelle in Ost-Berlin ist von fremder Hand eingerichtet und nicht vom freien Willen unserer Landsleute drüben bestellt. Der Deutschlandfunk fungiert in den ersten 10 Jahren seines Bestehens als westliches Gegenstück zum Deutschlandsender der DDR. Erst nach einem Intendantenwechsel Mitte der 1970er Jahre werden sich die verschiedenen Sendungen gezielt auch an Hörerinnen und Hörer in der Bundesrepublik wenden. Nach und nach wird der Deutschlandfunk zu dem deutschen Informationsprogramm umfunktioniert. Und auch die übrigen Sender, sowohl in Ost wie West, haben weitaus mehr zu bieten als ausschließlich politische Parolen. Im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gab es von vornherein diesen Dreiklang. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk sollte informieren, es sollte bilden, belehren und es sollte unterhalten. Das Problem war jetzt, in welchem Mischungsverhältnis. Und da fängt es natürlich an. Also wir haben eine kontinentaleuropäische Tradition, ganz klar von der Weimarer Zeit her, also von der Zwischenkriegszeit her, dass das Bildenbelehrende im Vordergrund steht. Das läuft nicht nur über Vorträge, aber auch zum Beispiel über E-Musik. Also wichtig ist, man hört Oper und Symphonie, Kammermusik, solche Sachen. Das stößt aber bei vielen Leuten nur begrenzt auf Gegenliebe. Also wer müde nach Hause kommt und dann zuerst mal die Nachrichten hört und anschließend ein Streichquartett von Beethoven, der ist vielleicht nicht so motiviert, nochmal Radio zu hören. Also es soll mehr Unterhaltung rein. Und das ist ein Trend, der sich natürlich in West wie Ost dann erst im Lauf der Zeit durchsetzt, dass Unterhaltendes zunehmend Gewicht kriegt. Das war in der DDR ein Problem, aber bis zum gewissen Grad war es auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ein Problem, dass man den hochkulturellen Anspruch zurücknehmen musste, um eben die Unterhaltungsbedürfnisse, die Erholungsbedürfnisse, die Entspannungsbedürfnisse der Hörerschaft, um dem gerecht zu werden. Neben musikalischen Unterhaltungssendungen gehören Hörspiele im Ost- wie Westradio von Beginn an zu den beliebtesten Programmen überhaupt. Vor allem Krimis locken in den 1950er und 60er Jahren am Abend ganze Familien vor die Radioapparate. Die Hunde bellen nicht mehr. Ein Hörspiel des DDR-Rundfunks von A.G. Petermann aus dem Jahre 1957. Im Mittelpunkt der Handlung steht ein Forschungskollektiv, das in einem Tierlabor an einem neuartigen Hormonpräparat arbeitet. Dieses soll es Stratosphärenfliegern ermöglichen, in großen Höhen den Sauerstoffmangel aushalten zu können. In einer Zeit, in der die Menschheit dabei ist, den Weltraum zu erobern, eine wegweisende Erfindung. Meister Götz, was machen Sie denn hier? Sie sind ja schon wieder hier im Labor. Gehen Sie zurück an Ihre Pumpen, wenn der Professor Sie erwischt. Den darf man in letzter Zeit sowieso nicht ansprechen. Es ist ja auch einiges schiefgegangen im Institut. Diese dauernden Fehlschläge. Meister Götz! Der Professor. Götz, wo sind Sie denn? Was machen Sie hier im Labor? Herr Professor, ich... Was fällt Ihnen ein, während des Versuchs, Ihren Platz an den Unterdruckpumpen zu verlassen? Das war doch aber alles in Ordnung. Sie haben hier meine Versuchstiere umgebracht. Nein, Ich bin nicht schuld. Ach, ich könnte sie. Vorsicht, der Trockner! Implosion. Sie haben den Trockner umgestoßen, Götz. Die Substanz ist hin. Ach, um Himmels Willen, wir brauchen sie aber doch. Tja, vielleicht können wir sie während der Nacht von der Vorstufe aus noch einmal herstellen, wenn alle da bleiben. Den Vakuumtrockner müssen wir uns gleich morgen früh beschaffen. Ja, das müssen Sie dann eben. Es tut mir sehr leid. Eine Nachtschicht für das ganze Labor. Aber Himmel, Herrgott, noch mal, und das alles wegen dieses Menschen. Im Labor kommt es zu merkwürdigen Zwischenfällen. Erst sterben die zu Versuchszwecken verwendeten Hunde, dann wird ein Mitarbeiter plötzlich tot aufgefunden, später eine Kollegin wegen Spionage verhaftet. Denn auch westliche Konzerne zeigen an dem neuen Präparat großes Interesse. Gestatten. Mein Name ist Cox. Im Westradio entpuppen sich vor allem Krimiserien als Straßenfeger. So auch die von Rolf und Alexandra Becker geschriebenen Abenteuer um den Lebenskünstler und Glücksspieler Paul Cox. Hier ein Ausschnitt aus dem ersten Fall. Produziert 1952 vom NWDR. Mit Karl-Heinz Schroth in der Titelrolle. Mr. Wollings. Schrien die Leute? Und wie sie schrien. Also, ich habe schon viele Leute schreien gehört, so. Beim Fußball oder im Hyde Park oder so. Aber was die für einen Lärm geschlagen haben. Bloß weil da ein Toter lag. Er lag mit dem Bauch auf seinem Schreibtisch. Ein Messer im Kreuz. Ja, und wenn ich ihnen jetzt verrate, dass das mein Messer war, dann werden sie bestimmt glauben, ich hätte den Kerl umgebracht, was? Die Paul-Cox-Hörspiele entpuppen sich als derart erfolgreich, dass 1955 sogar ein Kinofilm entsteht und ab 1961 eine Paul-Cox-Fernsehserie. Dem Darsteller des Cox, Günther Pfitzmann, verhelfen die TV-Episoden zum Durchbruch als Fernsehschauspieler. Apropos Fernsehen. Mit dem vergleichsweise jungen Medium wächst im Laufe der Zeit eine für das Radio nicht zu unterschätzende Konkurrenz heran. Zu Beginn ist die Sendedauer des Fernsehens begrenzt auf wenige Stunden am Abend. Dadurch gehen die Hörerzahlen im Radio vor allem nach 20 Uhr allmählich zurück. Unter anderem Wolfgang Jäger will sich mit dieser Entwicklung nicht so einfach abfinden. Er leitet beim NWDR in Hamburg die Jugendfunk-Redaktion. Das Konzept, das Wolfgang Jäger erarbeitet, nennt sich Abend für junge Hörer. Das 2,5-stündige Programm geht am 7. Mai 1954 erstmals über den Äther. Hier ein Ausschnitt aus der zweiten Sendung, bei der Jäger selbst als Gastgeber für das junge, 500-köpfige Publikum im großen Sendesaal fungiert. Es ist inzwischen 21 Uhr und 32 und schon geht es weiter im Programm unseres zweiten Abends für junge Hörer. Der Tramp und die Meilensteine hat Heinrich von Tiedemann seine märchenhafte Fahrt eines modernen Taugenichts in den Vorsommer genannt. Es ist die Geschichte eines jungen Mannes, der erlebt, warum man zu Fuß manchmal besser fährt als mit dem Auto. Eine solche Sendung pflegt man, wie wir beim Rundfunk sagen, zu produzieren. Das heißt, jede einzelne Szene wird nach langen Proben auf Magnetophonband aufgenommen, zusammengeschnitten und dann vom Band gesendet. Das jetzt folgende Spiel haben wir aber ausnahmsweise einmal nicht aufgenommen, sondern wollen es original hier aus dem großen Saal senden. Wir glauben, dass vielleicht eine ganz neue Atmosphäre entstehen könnte. Eine Atmosphäre, wie wir sie auch aus dem Mitgehen des Publikums bei einer Theaterpremiere kennen, durch die jeder Schauspieler zu äußerster Konzentration angefeuert wird. Am Ende wird es der Abend für junge Hörer bis zum Frühjahr 1990 auf mehr als 300 Sendungen bringen. Der Medienhistoriker Konrad Dussel. Und dann kommt in den 60er Jahren das Problem, dass die Unterhaltungsmusik sich ganz auseinanderentwickelt. Wir haben die Leute, die Unterhaltungsmusik in der deutschen Tradition hören wollen, die zunächst mal eigentlich überhaupt nicht schlagerorientiert war, sondern da gab es Unterhaltungsorchester am Radio, die gepflegte Unterhaltungsmusik gespielt haben. Dann kamen die Schlager noch dazu, deutsche Schlager. Aber auf der anderen Seite entwickelt sich dann die Linie, dass die Jugend amerikanische Musik hören will. Die Amerikaner haben dann eine ganz andere Vorstellung und das hört man auf einmal bei uns auch. Hallo Sven, Musik und Information für junge Hörer. 1964 startet der saarländische Rundfunk SR die Europawelle Saar. Die Europawelle Saar ist der erste Sender einer öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt, der sich nicht ausschließlich aus Gebühren finanziert, sondern auch aus Radiowerbung. Hallo, Freitag, 6. Januar 1967. Hier ist die 65. Hitparade von Hallo Twem. In den nächsten 55 Minuten haben wir die 12 erfolgreichsten Titel der vergangenen Woche. Aline Maldenner, wissenschaftliche Mitarbeiterin und Dozentin am Lehrstuhl für Kultur- und Mediengeschichte der Universität des Saarlandes, schreibt: Im Vorfeld schlugen die Wellen innerhalb der ARD hoch. Ein solcher Sender schien in einer Rundfunkanstalt öffentlichen Rechts mit Bildungs- und Kulturauftrag massiv deplatziert. Zeitweise wurde dem saarländischen Rundfunk sogar mit Ausschluss aus dem ARD-Verband gedroht. Der SR konnte sich jedoch durchsetzen. Eine prägende Stimme war der Radiomoderator Manfred Sechsauer. Mit Beatplatten aus seiner privaten Sammlung gestaltete er seine Sendung Hallo Twen, die im Oktober 1965 als erste innerhalb der ARD-Anstalten rein auf Popmusik setzte. Die Europawelle Saar wurde primär von Jugendlichen eingeschaltet und steht symbolisch für den am Übergang zu den 1960er Jahren erstarkenden Teenager-Markt. Das sind ganz neue Hörwelten. Die Jugendlichen haben jetzt auch genügend Geld, um sich eigene Plattenspieler, Platten und Kofferradios zu leisten. Das heißt, das gemeinsame Sitzen an einem Radio fällt weg. Die Eltern gucken sowieso dann eher fern, wo die Kinder und Jugendlichen nicht mitzubestimmen haben. Die können sich zurückziehen und können eine eigene Atmosphäre, eine eigene Sphäre aufbauen. Noch einmal Aline Maldenner. Die darauffolgenden Jahrzehnte sahen eine kontinuierliche Ausdifferenzierung der Radiolandschaft. Die veränderten Gewohnheiten der Hörerinnen und Hörer führten die Radiomacher zu Beginn der 1970er Jahre zu der Einsicht, dass das Tagesprogramm attraktiver gestaltet und konsequenter durchstrukturiert werden müsse. Eine wesentliche Neuerung in dieser Zeit war die Einrichtung der sogenannten Servicewellen. Den Anfang machte der Bayerische Rundfunk. 1971 mit Bayern 3. Dabei handelte es sich um einen Programmtyp, der alle Arten von Dienstleistungen, insbesondere regelmäßige Nachrichten, Wetterberichte und Verkehrsmeldungen, aber auch lebenspraktische Tipps, mit Moderation und Unterhaltungsmusik für eine jüngere Hörerschaft verknüpfte, was großen Anklang fand. Der Erfolg der Musik- und Servicewellen führte zu einer Umschichtung der Hörerschaft. Nicht selten waren diese Wellen gegenüber anderen Programmen deutlich populärer, was sie auch für die Werbewirtschaft attraktiver machte. Die Servicewellen hatten schon eine recht feste, durchgetaktete Struktur, die in den einzelnen Sendeanstalten ähnlich war. Schone deine Nerven, mach mal Pause, warum schaltest du nicht einfach ab? Schalt dein Radio ein. Schalt dein Radio ein. Schalt dein Radio ein. Ob du unterwegs bist, ob zu Hause, was immer auch geschieht, du bist dabei. Schalt dein Radio ein. Schalt dein Radio ein. Schalt dein Radio ein. Schalt dein Radio ein. Oh ja, schalt dein Radio und gönn ein. Und gönn dir einen Umlauf von der Welt. Schalt dein Radio ein. Oh ja, schalt dein Radio und tu, was dir gefällt. Und tu, was dir gefällt. Schließ die Augen dazu. Schließ die Augen dazu. Hör wieder mal in Ruhe. Radio. So viel Zeit muss sein. So viel Zeit muss sein. Schalt dein Radio ein. Schalt dein Radio ein. Mitte der 1980er Jahre macht die westdeutsche Medienlandschaft und damit auch das Radio einen weiteren entscheidenden Entwicklungssprung. Der Markt wird geöffnet für private Radio- und Fernsehanbieter. Ab 1984 starten in den Regionen Mannheim-Ludwigshafen, München, Dortmund und Berlin erste Pilotprojekte für private Radio- und Fernsehanbieter. Dabei stellt sich heraus, dass das Angebot der Privaten durchaus auf große Resonanz stößt. So kommt es in der Bundesrepublik schließlich zur Einführung des dualen Rundfunks. Das heißt, neben den öffentlich-rechtlichen existieren fortan auch privatwirtschaftlich organisierte Radio- und Fernsehsender. Diese fundamentale Neustrukturierung der bundesdeutschen Rundfunklandschaft hatte einen regelrechten Katalysatoreffekt auf die Weiterentwicklung des Formatradios, das zu dieser Zeit erstmals als Begriff in der bundesdeutschen Hörfunkarbeit gebräuchlich wurde, schreibt Aline Maldenner. Die Anzahl der Sender stieg kontinuierlich an. Das heißt, die Konkurrenz und damit die Notwendigkeit, unterscheidbar und wiedererkennbar zu sein, wurde und wird seitdem immer größer. Die neu etablierten privatrechtlichen Rundfunkanstalten gingen konsequent voran mit Formaten, die zu 80% auf Musik setzten, Wortbeiträge auf ein Minimum reduzierten, mit notorisch gut gelaunten Moderatoren und Jingles arbeiteten und konsequent in einem engen Werbeverbund operierten. Die privaten Rundfunkanstalten bekamen finanzielle Schützenhilfe von den Printmedien, mit denen sie kooperierten. Diese Gemengelage setzte in der Folge auch die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten unter Druck, ihre Programme zu verändern, sprich zu formatieren. Man nahm die Servicewellen mit den höchsten Hörerzahlen, reduzierte dort die Anteile an Informationen und Beiträgen und passte die Welle auf die Bedürfnisse einer eng gefassten Zielgruppe an. Der private Rundfunk in der Bundesrepublik ist im übertragenen Sinne noch nicht einmal aus dem Kindesalter heraus, da steht bereits die nächste dramatische medienpolitische Entwicklung an. Am 9. November 1989 öffnet sich die Mauer zwischen Ost und West. Knapp ein Jahr später kommt es zur Wiedervereinigung beider deutscher Staaten. Mit dem Verschwinden der DDR war auch das Verschwinden des DDR-Rundfunks vorgezeichnet. Alfred Eichhorn, von 1967 bis 1991 Mitarbeiter im DDR-Rundfunk und letzter Chefredakteur von Radio DDR. Wir alle wollten das zwar monatelang nicht wahrhaben, dass es so kommt. Es gab einen Strohhalm nach dem anderen, an dem man sich festhielt. Vielleicht machen wir doch eine Drei-Länder-Anstalt oder den Ostdeutschen Rundfunk komplett. Das alles war überhaupt nicht realisierbar. Alles Luftblasen, ja. Es war alles klar. Das war in Bonn längst beschlossen. Die kommen weg. In der Phase des Übergangs sind die ostdeutschen Radiomacher unter anderem damit beschäftigt, den Hörerinnen und Hörern in den 5 neuen Bundesländern praktische Tipps für das Überleben im Kapitalismus zu geben. Im Hintergrund überlegt die Politik, was mit den Sendern im Osten Deutschlands im Einzelnen geschehen soll und auch, ob und wie sich diese gegebenenfalls in das westdeutsche System des öffentlich-rechtlichen Rundfunks eingliedern lassen. Noch einmal Konrad Dussel. Die Länder haben dann in dieser Zeit vorbereiten können, was wollen wir denn jetzt an öffentlich-rechtlichen Sendern? Die privaten strahlen eh so aus, wie sie im Westen organisiert sind. Was wollen wir denn? Und zwar ganz klar, die Maximallösung ist nicht durchsetzbar. Die 5 neuen Länder gründen einen Sender, hätten wir auch machen können, wäre dann unter ökonomischen Gesichtspunkten sinnvoll gewesen, wäre ein großer Sender gewesen, ging aber nicht, hätte zu sehr an das Frühere erinnert. Dann war die nächste Idee, die auch ganz schnell verworfen wurde, alle schließen sich den westlichen Anstalten an, das wäre zu viel Verwestlichung gewesen. Diesen Schritt hat nur eine Region übernommen, also der Norden, Mecklenburg-Vorpommern, hat sich dem NDR angeschlossen. Das waren die einzigen. Dann hat sich Brandenburg für eine eigene Anstalt entschieden, den ORB. Und die anderen Länder, Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt, haben sich zusammengeschlossen zum Mitteldeutschen Rundfunk. Das ist im Prinzip der Ostsender geblieben bis heute im Hörfunk- und im Fernsehbereich. 1994 fusionieren der Deutschlandfunk, RIAS Berlin und der aus dem Rundfunk der DDR hervorgegangene Deutschlandsender Kultur zum Deutschlandradio. Alfred Eichhorn kann seine Karriere beim Sender Freies Berlin fortsetzen. Der SFB wird 2003 mit dem ORB zusammengelegt und heißt fortan Rundfunk Berlin-Brandenburg. Der Unterschied, den ich gleich beim Start erlebte, war der, du hast in der DDR einer Maxime zu folgen, der Journalismus der DDR ist der kollektive Propagandist, Agitator und Organisator der Partei. Das waren die drei, wenn ich mich recht erinnere, leninschen Prinzipien. In der Masurenallee, damals bei dem Sender Radio B2, den es längst nicht mehr gibt, mussten die Beiträge geil, romantisch und spannend sein. Ja, an so einen Umschwung muss man sich erst mal gewöhnen. Je ne peux pas vivre sans ma radio. Mon transistor, j'adore. Tout ce qu'il raconte sur les ondes, ça me fait fondre. Le hit-parade me laisse battre. La météo. Mit dem Aufkommen des Internets hat die Radiolandschaft in Deutschland inzwischen globale Konkurrenz erhalten. Wer sich beispielsweise von morgens bis abends mit Musik berieseln lassen möchte, ist schon längst nicht mehr ausschließlich auf das Angebot einheimischer Sender angewiesen, egal ob öffentlich-rechtlich oder privat. Ähnliches gilt auch für Informationsangebote. Von Zeitungs- und Zeitschriftenverlagen über die Plattformen verschiedener Mailing-Anbieter bis hin zu den sozialen Netzwerken wird heutzutage jeder von uns mit Nachrichten förmlich überflutet. Sind die öffentlich-rechtlichen Radioprogramme dadurch vielleicht überflüssig geworden? Der Medienhistoriker Konrad Dussel findet, dass eher genau das Gegenteil der Fall ist. Weil das ist zentral für unsere Demokratie, diese Form von Informationsgebung. Das muss ich ganz klar sagen. Diese Sache, dass wir eine möglichst verzerrungsfreie Information haben, die Nachrichten, dass wir Kommentare haben, die unterschiedliche Positionen vertreten können, das ist ganz wichtig für die Meinungsbildung, wenn wir es mit Demokratie anschmeißen. Hier ist Big GPT, AI-Generated Audio Experience. Von den Inhalten bis zu uns stimmen. Ein faszinierendes Lernlabor, bei dem wir mit euch und für euch ganz neue Dinge im Audiobereich entwickeln wollen. Am 8. August 2023 startet im Internet mit Big GPT der erste Radiosender, der von einer künstlichen Intelligenz, KI, gesteuert und moderiert wird. Das Programm sowie die synthetischen Stimmen sind komplett computergeneriert und basieren auf einem sogenannten Large Language Modell. Das heißt, die KI arbeitet mit Wahrscheinlichkeiten, gesammeltem Wissen und lokalen Informationen aus dem Internet, um die Inhalte der Sendungen zusammenzustellen. Die Musik besteht aus den sogenannten Big GPT Top 40. Diese werden täglich aus den am häufigsten gestreamten Songs im Internet neu ermittelt. Natürlich sind Sie sich bei allem, was wir KIs hier tun, auch den möglichen Problemen bewusst. Ob es der Umgang mit Deepfakes im Netz, oder den sogenannten Halluzinationen unserer Software, bei der Hacker und selbstlernenden Maschinen falsche Dinge beibringen. Aus diesen Gründen haben sie sich selbst ethische Regeln auf Basis von journalistischen Standards gegeben. Dazu gehört ein Vier-Augen-Prinzip, also dass wir KIs zwar selbst arbeiten dürfen, aber nichts veröffentlicht wird, was nicht von menschlichen Redakteuren zuvor gegengehört wurde. Es gibt also im automatisierten Sendebetrieb die Möglichkeit für eine Art Notaus durch unsere menschlichen Kollegen. Im Moment ist es aber noch ihr Problem, unsere Vollautomation aus den verschiedenen Softwarekomponenten ruckelfrei an den Start zu bekommen. Die KI-Technologie basiert auf der Verbindung verschiedener Softwarekomponenten. Diese ermöglichen uns KIs, menschliche Fähigkeiten wie logisches Denken, Sprachverständnis und Problemlösung zu erlernen und anzuwenden. Welle 370. Radiotag auf dem Funkerberg. Zurück in Königs Wusterhausen. Da, wo unsere lange Nacht zur Geschichte des Radios vor knapp 3 Stunden begonnen hat. Und wir sind mittendrin in unserer bunten Sendung rund um das Thema künstliche Intelligenz. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist es so, dass man der KI sagen kann, sie möge eine Musik im Stil von Alan Jackson erstellen und dann erstellt die KI diese Musik. Es gibt auch klassische Stücke im Stil von Beethoven. Es gibt auch moderne Stücke im Stil von Michael Jackson. Also es ist wirklich erschreckend. Ich weiß nicht, ob erschreckend das richtige Wort ist, aber es ist zumindest, also da kommt wirklich was auf uns zu. Unter anderem genau darum wollen Rainer Succo und seine Mitstreiter vor allem jungen Menschen etwas von der Faszination eines authentischen, von Menschen gemachten Radios vermitteln. Was ganz am Anfang im Radio erzählt wurde, da war völlig klar, das stimmt, weil es geprüft wurde und nochmal geprüft wurde und nochmal geprüft wurde, ehe es erst freigegeben wurde und weil es authentisch war, weil man Stimmen nicht nachmachen konnte, weil die Nachricht live von irgendwo gesendet, die muss authentisch sein. Und in der heutigen Zeit etwas sicher authentisch zu haben, ist durchaus schwierig, weil woher weiß ich, dass nicht doch irgendein Computer darin rumgefuscht hat. Und darum ist etwas, was wir auch hier machen wollen, eben mit dem Medium Radio eigentlich zu erklären, wie Medien funktionieren und was authentisch von nicht-authentischen unterscheidet. Und in diese Richtung wollen wir uns entwickeln. Und das ist ein spannender Weg, den wir sozusagen dann die nächsten 100 Jahre oder weiß nicht wie viel vor uns haben. Aber da wollen wir viel mehr investieren rein im Sinne von einer Wertschätzung des akustisch Erzählten. Das ist so ein bisschen unsere Botschaft. Also was ist Radio? Die einen sagen nur, was wirklich live gesendet und terrestrisch übertragen wird, das ist Radio. Ich persönlich bin da ein bisschen tatsächlich freier unterwegs und sage, okay, alles, wo ein kuratiertes Programm dahinter steckt, wo sich jemand Gedanken gemacht hat, was erzählt wird in Form von Geschichten oder welche Musik gespielt wird, das hat derjenige Radiomacher sich einen Kopf drum gemacht. Das ist, finde ich, ist für mich alles Radio. Und wir wollen so ein bisschen versuchen zu helfen, dieses Medium in die übernächste Zeit rüber zu retten. Und so ein bisschen Ideen zu generieren, auch was man damit vielleicht auch alles machen kann. Sie hörten Die Welt als gemeinsamer Sprechsaal. Eine lange Nacht über 100 Jahre Radio in Deutschland. Von Christian Blees. Es sprachen Jona Müß, Claudia Mischke und Valentin Stroh. Ton und Technik Thomas Willig und Oliver Dannert. Regie Claudia Katanek. Redaktion Hans-Dieter Heimendahl. Ich habe eine Radiostation für dich gekauft. Ich schicke sie dir nach Wien. Ihr braucht es dann ja auch kein Telefon, denn meine Station steht in Berlin. Und will vor Sehnsucht dir das Herz brennen, versuche Trost bei unseren Antennen. Stell auf richtige Wellenlänge ein, überwind und da sind wir allein. Lauf mir statt des Lebens weg, hallo, ich ganz allein im Radio.